Kann man Aber nicht mal in der das. Reihenfolge irgendwie Arsenal als erstes, dann also nach unten, würde ich sagen? Nein, das wäre zu viel Gute Struktur Reihenfolge. für uns. Das wäre Also. zu einfach. Hallo und herzlich willkommen zum Quasi-Strip Podcast. Du bist ein dummer Spaß, ey. Im Mai hat einfach weiter, oder? Du Ja. wurdest gevideobombt. Ja. Wir hatten eigentlich geplant, zu fünft zu podcasten. Einer muss mit seiner Schwester rummachen, der andere mit seinem Bruder. Übrig geblieben sind Asen und Megaknogger. Oh, Die wichtigsten. nur die schlecht. Knogger und Asan. Asan liefert die Abonnenten, Knogger liefert die Gegenargumente und lässt sie gehostet, damit jeder andere zu faul ist. Genau. Also pure Qualität, die ihr hier habt. Natürlich. Wir reden heute über das Anime-Jahr 2015 und ja, eigentlich gibt es noch nicht so viel zu sagen. Das heißt, der Podcast ist vorbei. Der Text vergessen. Ja. Ah, Ah, ich ihr hoffe, der fickt Inhalt euch, war ey, dir das doch ist nicht ja so scheiße, egal. ich habe auch keinen Bock mehr. Egal, reden wir am besten erstmal einfach darüber, was wir zuletzt gesehen haben. Ja. Wo jetzt Soll aber ich auch wieder keine anfangen? Ahnung, Was ich zwei eben auch Drittel gesagt der habe, Dicke verfehlen. bevor du aufgehört hast. Ja, mach ruhig. Ich Laber hätte einfach. eigentlich So, über. jetzt ist eh alles verloren. Ach komm. Ich hätte eigentlich über Space Battleship Yamato geredet, weil ich mir gesagt habe, nachdem ich Macross gesehen habe und Macross Zero und Macross Plus, die mich nicht so überzeugt haben, gucke ich alles von Leiji Matsumoto, so im Wechsel mit den Gundam-Sachen. Und ich habe angefangen natürlich mit Space Battleship Yamato und ich habe bis jetzt 8 Folgen gesehen und es war, naja, lustig. Es gibt einen Roboter, dessen einzige Aufgabe es ist, Röcke von Mädchen hochzuwerfen. Also echter Klingt nach 70er der Art von Anime. Jody, der Megaknogger einfach gut findet. Genau, jetzt fehlt nur noch der. Na, es gibt aber nur ein Mädchen, deswegen gibt es nicht so viel Yuri, das ist ein bisschen traurig. Aber ansonsten, naja, Space Battleship Yamato, dazu hat Lassik bestimmt auch eine Meinung, aber seine Meinung sind sowieso nichts wert. Man kann es sich angucken, auch wenn ich nicht Also weiß, ob. das Remake habe ich gesehen und das ist shit. Ja, du hast auch shit Taste, aber das Original ist immer besser. Außerdem hat das Original 3 Staffeln und noch 3 Filme oder so dazu. Von daher ist es bestimmt besser. Okay. Habe ich noch irgendwas gesehen? Ich habe Gintama weiter gesehen, aber das erwähne ich hier lieber nicht. Ich glaube, sonst habe ich nicht so viel gesehen. Zumindest nichts, worüber ich hier sprechen möchte. Ich kann mal gucken, was habe ich denn noch geguckt? Also Genau, ich habe Tonnen gesehen. ich habe Macross Zero noch geguckt und Macross Plus, wie eben gesagt, sind scheiße. Auch Wann Macross Plus. War der letzte Podcast, wenn ich mal so dazwischen werfen darf? Vor Letzte 2 Woche, Wochen? vor 2 Wochen, vor ja, vor zwei 2 Wochen. Wochen, glaube ich, ja. Okay, alles klar. Ja, und das war's. Achso, und wenn ihr diesen Podcast nicht sehen wollt, guckt auf meinen Kanal. Ich habe ein besseres Video zu diesem Jahr gemacht. Als ob du ein Video rausbringen würdest. Einmal Das im letzte Jahr. war im Mai. Ha! Das letzte richtige. Ich habe natürlich noch 5 Trashige oder so. Nun, Naja. ich habe zuletzt zum einen Paranoia Agent gesehen. Das war ganz unterhaltsam. Ja, also wer so. Also es ist so ein Mix aus Cujo Branco und Ergo Proxy. Was muss ich dir Hat. darunter vorstellen? Ja, also diese Erzählstruktur, würde ich sagen, von Ergo Proxy und die Thematik von Cujo Branco. Ungefähr. Also es geht im Prinzip geht's um Paranoia, wie der Name es schon sagt, um Leute, die unter Stress leiden und dann passieren Dinge. Und ja, es hat einige Schwächen, also die Episodenqualität schwankt extrem. Manche sind ziemlich geil, andere sind extrem langweilig. Was Und hast du die gelernt? Story, naja, man muss sich damit abfinden, sage ich mal so. Wenn man es mag, dann kann man damit schon seinen Spaß haben. Aber ich denke, Leute wie Megaknocker, die einfach Spasten sind und alles scheiße finden, wo Nein, man halt warte, auch mal ein bisschen warte, was warte, warte. Das hineininterpretieren von kann, Satoshi, ja, das die muss werden ich das hier nicht mögen. verteidigen. Das ist von Satoshi Kon, das heißt, du musst es gut finden, sonst haten dich wieder alle. Ja, ich finde sie auch Satoshi, ganz cool. derselbe Kram wie mit Ghibli-Filmen oder wie, hey, ich habe letztes Nein, Mononoke Ghibli-Filme sind was geschaut und anderes. ich Ghibli-Filme fand's. sind der Scheiße, das weiß jeder, Ja, das aber. stimmt. Oh, hey, das stimmt sogar. Ich meine, ich habe letztens Es Mononoke Hime geschaut und Mononoke Hime soll ja praktisch der beste ist auch Ghibli-Film der sein. beste. Es ist der beste Film Ja, von aber Ghibli. er war halt okay-ish. Ja. Ach, naja, das ist dieses Thema. Dafür sind wir alle zu jung, um dieses tiefe Thema zu verstehen. Wir alle. Ja, also wir alle sind ja schon, ne? Ich meine, nächstes Jahr werde ich 11, also. Oh, Ich Wahnsinn, du bist meine schon 11. eher so Generations. Generationsbezogen. In Obwohl, zwei ich Jahren muss kannst du sagen, schon fast erwachsene Filme gucken, Hasen. ich weiß, dass ich als Kind noch Ghibli-Filme geschaut habe mit meinen Eltern. Ja, aber ich meine, die Thematik von Mononoke Hime ist eher eine Thematik, die zur letzten Generation oder so gehört. Nö, würde ich nicht sagen. Also, ich glaube, wenn ich das sage, dann stimmt es, also widersprich mir nicht. So, Lassik, dein Okay, nächster Dad. Anime. Ja, das habe ich gesehen und was habe ich? Ich habe die erste Staffel von Nonon Biyori gesehen. Super. Und Bester ja. Anime. Hast du endlich Yuri Yuri gesehen? Nee, habe ich noch nicht. Ah. Ich werde wahrscheinlich noch was anderes dazwischen schieben. Da bin ich mir noch Was? nicht sicher, was. Darfst du Der nicht. Jahresrückblick. Also, ich habe jetzt Artist Show 1 gesehen. Oh, hast du schon Artist Show 2 gesehen? Ja, also, Nonon Yo, ich habe Biyori Artist Show 3 ist gesehen. halt. Ich habe mit Eagle Jäger Tamako Market geschaut, also Oh. Q-Anime-Stuff. Und die war wirklich fucking lustig, aber auch größtenteils einfach, weil einer der Charaktere halt wirklich straight autistisch wirklich ist. Also. So wie in diesem einen Anime mit den Haustieren, Sakurasou, meine ich. Keine Ahnung, also du kannst dir halt vorstellen, das eine Vibe, was da vorkommt, die ist halt, die kommt nur, wie soll man es erklären? Ich müsste dir eigentlich die Szene aus dem Film zeigen, und zwar, du siehst sie nur mit ihrem Mathezeug, also praktisch alles, was sie macht, ist Dinge eben messen, praktisch. Wow. Redet super monoton, hat immer einen total verschlafenen Blick drauf, und dann gibt es halt eine Stelle, wo Marco und ich uns komplett zur Seite geschmissen haben, weil es einfach so dumm war. Aber im Film, dass die halt bei so einem Sportevent mitmachen, ne? Und die haben, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, also im Englischen sind es ja Batons, also diese Tanzstäbe, weißt du? Tanzstäbe? Ja, Also ich muss schon sagen, nenn's Baton einfach hört mal. sich sehr englisch an. Ah ja, hier Oh, er ist Tamako wieder da, Market, oh wir ja. reden gerade über die besten Shows dieses Jahres. Also kannst du mehr über Batons reden? Ja, richtig. Und Und was Baguettes? passiert ist, ich meine, du wirst dich noch erinnern an die Szene, wo sie in die Sporthalle gerannt ist. Ja, Auf so. das. Yes. Beste Und Szene. wie die sie, also die lädt halt den Cast, tut sie anmelden zu so einem Sportfest, und dann rennt sie halt auf Socken in die scheiß Sporthalle, und in einer Hand hat sie halt die Flyer, in der anderen hat sie gar nichts, und dann rutscht sie halt einfach von Seite zu Seite, und wie gesagt, die ganze Zeit einfach nur sa sa sa sa. Das klingt halt super behindert. Ja, weil sie halt so Ja. autistisch ist, aber deswegen ist sie auch so cute. Richtig. Yes. Ja, okay. Nonon Biyori, so viel dazu. Der Was? war Nonon okay, aber es passiert Biyori? halt Ja, nichts. Nach Jojo Nicht so der gut wie beste Yoru Anime. Yuri. Nicht so gut wie Yoru Yuri, aber. Ja, Nach und dann habe ich noch Beast. diverse Episoden angefangen. Marco, ohne dich Unter kannst du anderem Spider Killer und Max ganz. sehen. Kann ich mal ganz kurz ein Update haben, weil ich war jetzt die ganze Zeit im Ja, wir haben Training. angefangen Wenn ohne du dich, die weil du Shows nicht nicht kommst komplett und schaust. Markus und Ich ich. hergekommen, ich habe einfach nur was kaufen müssen, Ja, da Essen hast du bestellen. halt Pech. Mein Bruder. Also. Also, Wir ja, reden du gerade hast. über die Shows, die wir letztens Naja. geschaut haben, okay? Genau, ich habe noch mehrere Episoden angefangen. Ganz habe ich nach 13 Minuten abgebrochen, weil es absoluter Dreck war. Das ist Love Live super. habe ich die erste Folge gesehen. Es war ungefähr auf dem Niveau unterhaltsam, wie High School of the Dead unterhaltsam war. Bitten. Was zu Und sehen? Osomatsu-san habe ich eine Folge gesehen und die fand ich eher so meh. Die erste Folge ist die schlechteste. Aber darüber reden wir später eigentlich noch, weil es ja um das Jahr Was? geht, Das ist die also. beste, Mann. Das ist Ey, vollkommen habt alle Schicht, random ey. Das kann man Bullshit nicht einfach. anhören. Ja, Sorry, also, aber wir ich sind schon verstehe bei echt Asien, nicht, alle werden wo ihr. Angekommen und schon beschuldigen, was gesagt von mir. Du hast doch einfach Ja, bei Shit-Taste. Comedy ist ja auch so objektiv, Ah. weißt du? Ja, Ja, klar, aber Comedy ist weißt du, also subjektiv. wenn ihr Ja, da okay, aber erzählt, nicht was bei von wegen, Asien-Shit. ja, das ist voll Parodie und so, wo ist denn deine Parodie, wenn da plötzlich hier der Typ mit dem Ich habe Fahrrad kommt und laut hoho, das ist ja mit wie in vielen dem Schweden Anime darüber da und ja, geredet. das ist so keine Warte, ich habe Parodie, jetzt ist eine einfach nur Parodie. random Die Parodie Bullshit-Kacke. wird viel besser in den nächsten Folgen. Also, da war zum Beispiel eine Szene, ich spoilere das jetzt mal nicht, aber da war es in Sachen so Krimi-Parodie, das war richtig großartig. Also, Also, die Parodie ihr nichts habt alle Konkretes AIDS. mehr in den Ich nächsten und Folgen, Markus haben eher uns so. einen abgekichert in der ersten Ja, Episode. warum Ich werde jetzt wohl? nicht mich deswegen schämen müssen, weil Doch. irgendein Typ, der irgendeinen Stock im Arsch hat, hier sagt, Comedy ist hier auf einem höheren Niveau bei mir. Ja, ist So, es ja auch. denke ich mir auch so, oh Gott, Ich, ey, ja, geht die ich Kacke gucke warm. Cartoons. Comedy ist auf einem höheren Niveau bei mir, also halt die Fresse. Ich schaue keine Nun. Cartoons, also. Ja, das war soweit, was ich gesehen habe. Also nicht sonderlich viel Großes. Ich habe auch keine Motivation mittlerweile, irgendwas groß anzufangen. Naja, die Nur meisten noch Sachen, die ich steht gesehen habe, übrig. habe ich mit Asan gesehen. Also, Hi. dementsprechend Stimmt, könnten wir vor da allem ein bisschen was sagen. in den letzten Wochen, holy shit, das ist eine Riesenliste. Ja, weil Markus einfach zu busy ist, mit seiner Schwester irgendwie rumzumachen. Ich meine, von allein der Liste, was wir geschaut haben, also, ich weiß nicht, warst du fertig, Lassik? Ja, mach ruhig. Also, was ich alleine geschaut habe, halt, ohne Marco, das war dann halt Katana Gatari, da kann man, ja, nicht nennenswert viel zu sagen, war überm Durchschnitt, auf jeden Fall, aber das Finale hat sehr, sehr viel rausgeholt. Ja, Neon Genesis, Evangelion haben wir zusammengeschaut, wir haben Tamako Market zusammengeschaut, Nier Under Seven, Crest of the Stars, ja, ich Doch, denke was dazu mal. sagen? Ja, nee, du kommst hier hin nochmal. Ich habe zu viele Shows geschaut. Ich meine, was ich noch. Ich meine, ich habe das Licht gesehen zu Neon Genesis Evangelion, okay? Ich Ja, habe eine endlich. Asuka-Figur bestellt, also bitte. Was ich allein noch geschaut habe, ist Yu-Gi-Oh! Und das ist halt euer typischer. Ja, Comedy-Schwachsinn halt in Richtung, was Q-Annie machen würde, nur noch einen Ticken besser, wenn man mich fragen würde. Das Teil ist aber, ey. Ja, Hat's Juri? womit ich jetzt jüngstens noch angefangen habe, sind Steins Gate, was sich einfach schlimmer zieht wie alles andere. Wo ich jetzt knapp vom Finale, schätze ich mal, bin mit Folge 19, aber ich irgendwo von der Story her deutlich mehr erwartet habe. Mononoke Hime, was ich gerade schon erwähnt habe, was okay-ish war, nehme ich an. Und, Müssen die Umwelt wertschätzen, Stimmt, hallo? stimmt. Tengen Toppa Gurren Lagann, was mich One Punch Man einfach um 2 Punkte runtersetzen hat lassen müssen, weil ich mir denke, wieso? Ja, geile Action mit ein bisschen Comedy geht weitaus besser als One Punch Man. Ja, das stimmt. Wenn man Ich Gurren meine, One Lagann kennt. Punch Man ist So, halt Phrase wirklich sein. trocken einfach nur lächerlich überanimiert und Tengen Toppa Gurren Lagann liefert halt exakt das nur besser. Ja, ist auf jeden Fall abwechslungsreicher als One Punch Man. Hat einen besseren Humor mit drin, macht sich über mehr Sachen lustig. Es hat Mechas, also ich meine, es hat einen Red Hat als MC, weiblichen Ja, MC. also ich muss schon sagen, Juno, ne, warte, Yoko heißt sie, glaube Yoko, ich. Yoko. Yoko. Ja, aber die ist 14, by the way. Ah. Ja, I do not care. In dem Fall nicht. Oh, und womit ich angefangen habe, ist Sasami-san, und darüber kann dann ja Marco gleich nochmal sich richtig schön auslassen. Ich werde darüber, ich sage einfach, dass das nicht mein Ding ist. Ich meine, Ja. es ist ja, ist It's eigentlich, Comedy, es also. ist primär, es ist ja Comedy, oder? Also, Ja, es ist ein das ist einfach nicht mein Monogatari-Klon Geschmack. mit Comedy, Ja, also. es ist einfach diesen Monogatari-Humor in Anführungszeichen, den fand ich noch nie lustig. Und das ist halt die Serie, da ist sozusagen Ja. das. Und ich fand einfach, ich cringe da eher, wenn dann irgendwie eine Otaku-Loli da ist, die mit einem Bruder, der auf sie steht. Also da kriege ich irgendwie Gänsehaut beim Schauen, deswegen. Ja, aber das ist auch der absolut lächerlichste Ich Aspekt finde das nicht lustig, ich daran finde das halt spricht. ekelhaft. Deswegen, selbst Ja, wenn das es ist einfach auch nur. ekelhaft. Darüber cringe ich ja auch, aber die Comedy, die Show tatsächlich später aufbaut, was ja auch wirklich dann der Fokus ist und nicht diese Silly Excuse für eine Nebengeschichte, was halt normalerweise einfach nur Slice of Life ist. Und hier einfach nicht. Ja, man muss sich die Tour auslassen, großartig. Ja. Viel wichtiger ist halt Neon Genesis Evangelion. Ist ein Meisterwerk und Asan hat das Ist ein Licht gesehen. Meisterwerk. Und Bitte? die Rebuilds sind Ja. Cancer. Richtig, die Rebels sind Cancer und irgendwie bereue ich dich, dass ich den dritten Film jetzt noch nicht geschaut habe. Ja, Aber hätten ich die weiß, zwei. worauf ich mich heute freuen darf. Na, dann machen wir es einfach wieder um, was weiß ich, 2 Uhr morgens. Ja, ich habe ein Asuka-Profilbild, Marco, hast du schon gesehen? Das ist Ja, ja sogar so. zwei. Eins auf MAL, wo sie auf ihrem Bot steht, und einmal, wo sie aus dem Bullseye rausschaut. Das kommt ja überhaupt nicht von nirgends, also. Nee, woher denn? Ja, anscheinend kommt Markus wohl gar nicht mehr. Können wir ja noch, keine Ahnung, kurz über Crest of the Stars reden, was wir gesehen hatten. Oh je. Das ist Willst du so. wirklich irgendwas drüber sagen? Ich meine, wir waren uns, glaube ich, einig, dass wir Also, nichts darüber sagen. ich sag schon was darüber, weil Okay. ich fand es jetzt nicht komplett langweilig, aber Crest of the War es Stars auch ist nicht. halt ein bisschen Star, so irgendwie Space Opera mit Politik und so und dann gleichzeitig irgendwie so mit einer Teen-Romance und. Weil halt die Tuse in der Team Romance irgendwie viele Leute an Holo aus Spice and Wolf erinnert, vergleichen Leute so mit Spice and Wolf, aber an sich kann ich das eigentlich nicht wirklich gerade krass verstehen, weil ihr einfach die Persönlichkeit fehlt. Die ist halt einfach. Aber sie Die. haben, was man auf jeden Fall sagen muss bei Crest of the Stars, ist, sie haben den besten Side-Character-Cast jemals mit dem Undertaker. Ja, die haben lustige Namen teilweise, ja. Der Undertaker ist besser, Da gibt es also. in dem Charakter als Undertaker. Ja, aber ich glaube, den müsste man dazu sehen, wenn man sich den Namen dazu vorstellt. Ich würde Also. sagen, wenn man Space Operas insgesamt mag, dann wird man die Crest of the Stars okay finden. Aber ich weiß nicht ganz genau, was die Serie eigentlich abzielt. Weil wenn es dann Romance hat, dann sind ja diejenigen, die es wegen der Space Opera gucken, ja irgendwie abgeturnt. Und wenn jemand das wegen der Romance schaut, dann wird da auch nicht großartig bedient. Also. Das Problem halt an der ersten Staffel vor allem war, weil einfach die Politik noch zu mager behandelt wurde. Ja, da Weil, ich teilweise sag wurden mal, einfach Dinge nicht erklärt. die zweite Hälfte vom Anime ging ja größtenteils nur noch darum, dass die beiden ja auf der Flucht waren, aus Gründen, die nicht genannt werden. Also hier jetzt nicht, wegen Spoilern und stuff. Ja. Und dann rückt halt auch deren Beziehung ein bisschen in den Vordergrund, was dem Anime nicht schlecht tut, aber beispielsweise es gab eine Szene, wo Marco und ich so einer riesigen Weltraumschlacht zugesehen haben und wir haben drei Viertel der Zeit absolut nicht die geringste Ahnung gehabt, wer jetzt eigentlich gegen wen kämpft und wieso. Ja, das Und ist ein bisschen das, verwirrend, ja. richtig, das sagt, wir haben da gesessen von wegen, ja, kämpfen jetzt die beiden gegeneinander, aber nein, die haben beide blaue Haare, die gehören ja eigentlich zu denselben, was hat das mit den politischen Gesprächen Alphen. davor zu tun? Und am Ende sind wir dann dazu gekommen, die kämpfen ja doch gegeneinander. Wieso? Weiß man nicht so richtig genau, naja. Ja, wer jetzt Elf ist und wer nicht, weil teilweise sind dann einfach Elfen, haben da spitze Ohren und blauen Haaren, dann gibt es aber teilweise einfach Elfen, die haben runde Ohren und nur blaue Haare. Und dann denkt man sich so, auf welcher Seite sind die jetzt eigentlich? Ich. Kann Das aber ist auch alles ein sein, bisschen weird. dass wir einfach zu dämlich waren dafür, also. Oder zu betrunken, wer weiß. Ja, das war nur bei der ersten Hälfte. Die erste Hälfte des Anime. Jo, okay. Ja, es ist, also ich würde nicht sagen, dass es nicht zu empfehlen ist. Man muss halt vorher schon wissen, ob jemand irgendwie Space Operas mag oder so und Politik und so ein Anime. Weil davon gibt es nicht viele und mein Crest of the Stars ist zumindest einer davon. Einfach nur um Knorke zu triggern, ist es praktisch Legend of the Galactic Heroes in einfach kürzer. Nein, ist Ja, es nicht. genau. Also es hört realistisch an. Also für mich hat sich das eher so angehört wie, also mit dem Romance-Aspekt, vor allem wie die Space-Opera-Version von Escaflowne. Ich weiß nicht, hat einer von euch das überhaupt gesehen, aber. Nee, Ich ich gucke davon nur schon gute gehört. Anime. Ich habe davon schon gehört, aber. Was ist das kein. Also das finde ich jetzt, find ich ja schlimm hier, die Ach, Hack Bosch, Casuals. meine Ja, du, Güte. wie war deine Meinung nochmal zu Kino's Journey? Nein, wir reden nicht über Kino's Journey. Das ist, nee. Ich Guter meine, so ein Anime, Video, also habe spoilert ich es nicht. letztens auch geschaut. Ich lüge nicht direkt durch meine Zähne. Was hast du gesehen? Nichts. Nichts, Evangelion, okay. das war's. Evangelion, exakt. Asukas Best Girl. Rote Nein, Haare sind Misato. heiß. Lila Haare und manchmal rote Ja, aber Haare sind noch Misato wird schon von Kaiji gedeckt, also. Kann nicht besser. Best Girl sein. Ja, Ja. Die ist Wollen wir besessen, die nicht über dieses Erfahren. Jahr reden? Wollen wir das? Weiß ich nicht. Nein. Wollen wir nicht Okay, über nächstes Jahr reden? ja, genau, wollen wir, Über unsere ne. Hoffnungen und Wollen wir nicht Pläne, über Wünsche, neue 2006 Lust reden am oder so? nächsten Ich glaube, Jahr. das ist schöner. Das Gute ist, nächstes Jahr kann nichts schlimmer werden als dieses Jahr, weil nächstes Jahr kommt Doch. schon eine neue, nein, weil eine neue JoJo-Staffel angekündigt ist. Das heißt, Ja, gab es doch dieses Jahr auch. ja, deswegen kann es nicht schlimmer werden als dieses Jahr, weil dieses Jahr hat mit JoJo und sonst nichts. Und Naja, Mushishi vielleicht. Uzumatsu-san, Yuri Kuma Arashi sind zumindest Nein. erträgliche Animes. Was? Yurikuma Arashi, wirklich? Ja, es gibt nichts Besseres aus diesem Nein, Jahr, nein, nein. deswegen. Oh-oh. Das machst du auch eh nur wegen dem fucking Ja, das Yuri-Fanservice. stimmt. Ich konnte das drei Tage. Ich habe drei Folgen gesehen, ich konnte es nicht mehr aushalten. Ja, okay, ich kann es mir gut vorstellen. Also Yuri Kuma Arashi, der hätte es seit echt nur eine Folge sein können, oder meinetwegen ein Film oder so. Es hat Sinn ergeben. Also ich Einfach nur denke ein mal, wir Circle können. Jerk für den Typen da, der immer so auf seinen fucking Ja. Symbolik hier abfährt. Also. Aber die Symbolik war auch ein bisschen albern. Na, eigentlich, also man kann sagen, dass es sich die ganze Zeit wiederholt, ist eine Symbolik dafür, dass die Gesellschaft den ausgegrenzten Homosexuellen die ganze Zeit dasselbe sagt. Aber irgendwann ist es so oft wiederholt, dass sich man halt einschläft. Aber das Ende war halbwegs spannend. Also das Ende hat es für Knogger, mich noch so ein bisschen gerettet. magst du mir erklären, wie Fanservice schauen im zweiten Evangelion-Film steht? Fanservice schon. Mit dem Achso, du meinst Braunen, die. mit der Brille. Achso, ja. Ich kann mir Ich den weiß Namen nicht merken, aber verklag mich doch. ja, hast du auch die Rebuilds gesehen, ja, genau. Nein, habe ich nicht. Ja, Ah, okay, dann musst du auch verdammt. nicht. Meine einzige Hoffnung. Ach, Wollte ich ja. noch so sehr. Oh, yo, ich hab sie in einem Bundle gesehen mit der Asuka-Figur, die ich mir geholt habe. Für 35 Euro. Wir wollten Schnäppchen. über die So worth it. aktuelle. Wir wollten über dieses Jahr Ja, reden, oder? genau. Wie Ich habe war mit dem euer Jahr angefangen. 2015? So Ja, persönlich. ich habe Jetzt nicht damit so angefangen. allgemein von wegen, was habt ihr aus diesem Jahr gesehen, sondern was habt ihr allgemein gesehen? Auch ältere Sachen. Nein. Was Nein, allgemein? fangen Was für wir. Irre? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Fangen wir nicht damit an. Alter, dann Also, bitte. ich muss sagen, ich habe 2015 sehr viele schöne, gute Animes gesehen, aber nicht aus dem Jahr 2015. Ja, ich auch, aber Ja, da ich würde ich habe ja meine überhaupt nicht mehr gesamte aufhören zu reden. Favoritenliste umgekrempelt, yo. Ja, weil Asa hat mich kennengelernt. Das Licht gesehen gleich zweimal. Ja, also ich will nicht hier anfangen mit allen Anime, weil das würde zu lang dauern. Ich würde Ja. vielleicht einfach nur 2015 Retro-Perspektive Ja. machen. Ich habe ja über die Winterseason schon angefangen mit Yuri Kuma Arashi. Das war auf jeden Fall der beste Anime aus der Winterseason. Ich meine, neue Anime, ich zähle zwei, die Warte, Seasons sind so welche wieder. Übersicht benutze ich gerade? Ich gehe einfach Äh, nach Anime. mal, würde ich sagen. Ich kann es dir gleich schicken. Anistart ist besser, oder? Benutze immer Anichart auf jeden Fall, aber. Ja, ich auch. Also, warte, ich gucke gerade auch mal. Aber ich beachte auch nur so. Ich finde mal eigentlich auch gar nicht schlecht, so. Ja, okay, dann benutzen wir halt mal Ja, man hat Hinweis. eine Oder gute mal. Übersicht, benutze ich auch. Schon, okay, ist ja fast dieselbe. Die anderen rein. The All. Ist jetzt Winter 2015. Also ist das jetzt hier Frühjahr sozusagen? Ja, genau. Winter ist ja Januar, Anfang Januar. Ja, okay. Also Yuriko Marashi ist auf jeden Fall der beste neue Anime aus dem Winter. Und da könnt ihr mir nichts... Also ich meine neue Anime. Theoretisch ja echt... Death Parade. Ja, würde ich auch sagen. Death Parade ist nicht besser als Yuriko Marashi. Also da kannst du mir nichts erzählen. Jeder Scheiß-Anime ist besser als Death Parade. Okay, Tokyo Ghoul ist nicht besser als Death Parade. Tokyo Ghoul nicht. Okay, Tokyo und Assassination Classroom ist nicht besser als Death Parade. Nein, das ist scheiße. Virtual Maria ist auch nicht besser. Was ist nicht besser? Was haben wir noch? Absolute Duo ist nicht besser. Ja, okay, aus der Season. Kofu Graffiti, Dog Days. Dojo ist das Beste aus der Season, also shut up. Ja, aber wir sprechen nicht über zweite Season, weil zweite Season ist nicht aus diesem Jahr. Alter, dann gibt es gar keine guten Anime aus diesem Jahr. Doch, Yuriko Marashi. Nein. Nein. Death Parade ist scheiße, aber Yuriko Marashi ist okay. Maul, Alter, jetzt wird's hier gerade echt, also... Also ich fand Death Parade durchaus unterhaltend. Das war jetzt nicht so der Bombe-Anime. Vor allem mein Grundproblem war, ist, dass der sich nicht entscheiden konnte, will er jetzt ernsthaft sein oder will er jetzt Humor durchbringen. Außerdem waren die ganzen Charakterdesigns ziemlich lächerlich. Ja, das also, ist das ist die Designs waren Problem eigentlich ziemlich geil, aber was ich viel schlimmer fand, war, dass die Charaktere, wo man wusste, dass die irgendeine Wichtigkeit haben, dass die halt nicht genug Entwicklung bekommen haben. Ja, aber das ist ja, das, die sagen ständig, dass die Arbiters gar keine Emotionen und so haben, aber jeder fucking Arbiter hat Emotionen in dieser Serie. Ständig. Das ist, ja, das war weird, darum ging es ja bei Dickim, deswegen das war, ich meine, ich hab Death Parade mehr gemocht wegen dem... Ich mochte... Die lächeln, mochte die weinen, die lachen und die sind grinnig. Death Parade war für mich aus demselben Grund gut, wieso ich generell einfach Mystery-Anime mag, weil ich es gemocht habe, diesen kleinen Side-Stories zu folgen, anstatt der Overarching-Story um Dickim und so Geschichten. Was mich ein bisschen angepisst hat, dass die relativ interessante Charakterdesigns hatten, mit beispielsweise Nona, und Nona praktisch null Entwicklung bekommen hat. Obwohl man dann keine alle zwei, drei Episoden mal diese Szene bekommen hat, wie sie sich mit Castra und so weiter unterhält. Und dann hat man diese Namen merken kannst. Ja, nein, ich habe nicht ich kann sie mir nicht merken. Also die, halt Nona war ja, ich meine Nona konnte ich bemerken, Nona war immer die Kleine, die das eigentlich alles leitet. Ah, die Kleine. Okay. Und die hatte ja alle zwei, drei Folgen, hat man hier beispielsweise beim Billardspielen gesehen mit dem anderen Typen. Und da wusste man ja, dass da irgendwas im Hintergrund abgeht, weil sie halt ein bisschen was mit Dekim ausprobiert und was eigentlich mit der Schwarzhaarigen abgeht und jada. Und das war ja im Prinzip relativ unwichtig, oder was heißt relativ unwichtig, das war ja komplett unwichtig, weil das Finale ja nur zwischen Dekim und der Schwarzhaarigen gespielt hat, was schade war. Weil das hätte ganz ziemlich interessant werden können. Es war komplett uninteressant. Also eigentlich. Das Beste an Death Parade ist Death Billiards Ende. Ja, genau. Das und das Opening. Warte. Nein, nur Death Billiards. Einfach nur Death Billiards. Ich hatte auch davor Death Billiards gesehen. Das Death Billiards basiert nur auf der Prämisse. Also eigentlich, selbst wenn man die. Oh Mann, jetzt leckt er. Ah ja, jetzt leckt er wieder. Was, ich lecke wieder? Ja. Ja. Genau zum richtigen Augenblick, weil du nämlich schon wieder Unsinn erzählen wolltest. Death Billiards gucken. Ja, Death Billiards ist besser, weil es einfach weniger zeigt. Ja. Man kann weniger Man kann halt auch sagen, man kann nicht wirklich. Wenn man Death Billiards geschaut hat, kann man eigentlich auch Death Parade schauen. Ich meine, das ist prinzipiell genau nein, ich meine, der große der größte Teil von Death Parade sind nur die Side Stories. Nur die letzten, sagen wir mal, drei, vier Episoden konzentrieren sich dann nochmal auf Dekim und was eigentlich zwischen ihm und dem Main und dem MC abgeht. Alles andere sind diese Nebengeschichten, die man genauso gut einfach als Mystery-Anime schauen kann. Und mit 12 Folgen kannst du auch nicht nennenswert viel falsch machen. Das sind 4 Stunden. Und sagen wir mal, ne? Wenn du Death Billiard gemocht hast, dann wirst du auch Death Parade mögen, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Was so rund Folge 8 sein wird. Also, ich würde Asen auch voll zustimmen. Also, du wirst durchaus unterhalten, wenn du, sag ich mal, mit dem Genre was anfangen kannst. Du brauchst jetzt nicht erwarten, dass du da eine großartige Story kriegst, aber, also, wenn ich mir angucke, was sonst so rausgekommen ist, dann finde ich, dass Death Parade noch einer der besseren Anime ist. Ich würde es halt so Durchschnitt bis knapp über Durchschnitt setzen. Fuck Yurikoma, ich hab's nicht mal zu Ende geschaut, also. Ja, und aber Desperate ist halt schlimmer. Ich meine, Yurikoma ist. Das hat ja noch nicht mal irgendwie einen Unterhaltungswert. Ich meine, was ist der Unterhaltungswert bei der Serie? Das ist halt Yuri, so. Ich guck mir einen Porn an, wenn ich Lesben sehen will. Und nicht dieses fucking Soft-Porn-Shit. Mann. Bei Yuri ist es was anderes, ja? Und die Feelings, darum geht's. Gerade da ist es nichts anderes. Feelings? Gerade das ist noch ein größerer Tease. Das sind einfach nur scheiß Bären, die Menschen essen wollen. Das wird die ganze Zeit mit Lesben verglichen, also. Nein. Das ist tiefgründiger als Death Parade. Also. Oh, Bullshit. Das muss Death Parade lässt dich wenigstens nachdenken. Oder zumindest gibt es dir eine grundsätzliche Prämisse, zum worüber du Nachdenken nachdenken kannst. dann. Doch, klar, das war doch das Interessanteste. Von wegen, ich habe Death Parade mit der Prämisse geschaut, dass mich interessiert hat, wie die am Ende tatsächlich bewertet werden und was. Ehemals Mystery-Anime habe ich Death Parade geschaut. Aber das war Von wegen, teilweise und auch nicht konsistent, also. aus. Ja, nein, also ich meine, das sage ich nicht, dass die Leute das als Mystery-Anime schauen sollen. Ich habe auch Yuka als Mystery-Anime wirklich genossen und nicht als Q&A-Show, weil ich einfach Spaß daran habe, sowas mitzureden. Oder Danganronpa habe ich als Spiel angeschaut und nicht als Anime, prinzipiell. Und Aber das dasselbe mit macht ja Death nicht Parade, gut. weil ich es einfach faszinierend fand, wie das Ganze gewertet wurde. Und das geht halt auf die Prämisse von Death Billiard zurück. Deswegen war Death Parade für mich ein Highlight, zumindest in der ersten Season. Es hat aber ja nichts anderes als die Prämisse Ah, aus der Season ist Muss es auch meine. nicht. Was ist die Konkurrenz hier? Fuck yeah, Yurikuma, no Rolling Girls. Rashi. Nein. Da fand Mega ich. Knocker. Und Mega Knocker. selbst. Du denkst mit deinem Schwanz. Ja, du hör auf, Hör auf. Na egal. Darf ich Lass mal uns das Ding. ausreden? Nein. Danke. Ich möchte jetzt bitte mal ausreden, Ich okay? habe sogar Virgin Witch Maria zu Ende Ja, gesehen, aber genau. ich. Siehst du, selbst das war besser als Desperate. Nein, nee, selbst das war Bullshit. besser. Das war unterhaltender als hier diesen Bären-Despenship. Ja, das sowieso. Aber ich sag auch nicht, dass es unterhaltsam war, Yurikuma Das war nicht Virgin Witch unterhaltsam, Maria, das würde ist ich sagen, Fantasy. hat auch seine Daseinsberechtigung. Aber da muss man ein bisschen genauer vorgehen, wieso man diesen Anime schaut. Welchen jetzt? Also genau auf die, also hier Junketsu no Maria. Ja, das war So. ganz okay. Da muss man, ja, er war Das okay-ish. war halt so einseitig die ganze Zeit, so Ja. Religion ist böse und ich meine, ich stimme zu, aber es ist halt nicht Religion ist gerade, böse. Ich hab den ich gar nicht meine, eingetragen auf meiner Liste. Stell ich grad fest, seht ihr ja, ist mal. aber wirklich so, die bösen Leute sind einfach Religion und jeder, der auf der Seite der Hexe ist, ist irgendwie gut Das stimmt automatisch. aber gar nicht so unbedingt. Also man kann es natürlich, Wie, man was kann war es da? überinterpretieren, wenn man will. Ja, Also, wenn man will, ja, Virgin ist Witch bei Maria, Desperate geiler Name. dasselbe und bei Desperate ist es noch nicht mal unterhaltsam, währenddessen. Ich meine, dass sie auch teilweise Fanservice haben und dass sie einfach nackt in ihrem Bett nachts schläft und dann sich wundert, warum sie friert. Also, Das kann man schon erwarten, wenn im was? Titel schon Jungfrau steht Ja, oder so. die schläft jedes Mal nackt in ihrem fucking Zelt von einem Haus und dann in einer Szene friert Okay. sie tatsächlich und dann denkt man sich Wow. so, wow, wie wär's mal mit einer Decke, du du Stück. Objekt. Naja. Ach, naja. Im Winter gibt es ja nicht so viel. Es Ja, kommt noch zählen Rolling wir. Girls. Hast du Ja, Rolling Girls das hab gesehen? ich sogar gesehen. Das war so scheiße. Also okay, am Anfang fand ich es ja noch niedlich, aber das, naja, das wird echt wird anstrengend nach einer Weile. Ja, ich hab's Zählen wir gesehen. eigentlich die Überbleibsel aus dem letzten Jahr mit? Nein, nein, machen wir nicht. Dann ist es wirklich traurig, was dieses Jahr kam. Ja, dieses Jahr kam gar nichts. Aber die Winterseason hier geht noch, weil JoJo lief. Also habe ich mir noch nicht irgendwie versucht, mit einem Butterbrotmesser irgendwie meine Kehle aufzuschneiden. Ja, aber Tokyo Cool kam, also das hat es sozusagen dann wieder ausgeglichen, weißt Aber ja, Tokyo Cool. Da du? leckt er wieder. Schaut irgendjemand noch Durarara? Wahrscheinlich Nein. nicht. Hat es Nein, überhaupt jemand angefangen von uns? ja. Also Ja, ich ich schaue es habe noch, die, aber. dann habe ich irgendwie das noch. Ja, genau, Knocker, du Jetzt leckst schon gerade. wieder. Heilige Scheiße. Das ist Karma. Death Parade ist gut. Ein Zeichen des Und Himmels. MVP. Ein Zeichen des Anime-Gotts. Okay, Ja. ich schmeiß einfach meinen Senf hinein, bis was man irgendwie wieder verstehen kann. Ja, Durarara ist die erste Season, ist halt der Appeal. Oh, ich mach The Baccano und ich will mehr Baccano. Und dann schaut man Durarara und merkt, dass es nicht mehr Baccano ist. Weil an sich einfach die Story all over the place geht, aber dennoch irgendwie nirgendwo hin. Und die Charaktere, die teilweise echt uninteressant waren, zwar in der ersten Season, sind jetzt ein bisschen interessanter. Aber das rettet es nicht wirklich, weil es einfach komplett nonsensical teilweise wird. Und ich weiß echt nicht, wo dieser Anime überhaupt hin will. Teilweise brauchen die irgendwie für Dinge, die, keine Ahnung, in normalen oder beziehungsweise gut geschriebenen Anime vielleicht 2, 3 Folgen dauern, brauchen die da eine ganze Season. Weil dieses Show, das hier im Winter lief, ist einfach nur die Vorbereitung für die dann, die im Sommer läuft, sozusagen einfach nur die Einleitung dafür. Und das hat man gemerkt, als einfach nichts wirklich großartig passiert ist. Bis natürlich am Ende, damit man natürlich die nächste Season sich anschaut, weil man mit einem Cliffhanger zurückgelassen wird. Ja, stimmt. Ei, Daran erinnere ich ich mich. muss schnell eine Minute AFK. Warte mich nicht. Das Da ist können wir ein. ja derweile, jetzt wo Arsene weg ist, über Chefs Food Porn reden. Wie war denn Ah der so? ja. Über was? Chefs Food Die Porn. Oh Mann, aus der nein, das ist so Season. langweilig, Gofuku unglaublich. Graffiti, alles so gut. Das ist so langweilig. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber da gibt es ein Video auf YouTube, das heißt Gofuku Graffiti in 30 Sekunden, also in 30 Seconds. Und das beschreibt so ungefähr, wie der Anime tatsächlich gut gewesen wäre, wenn die einfach den Moe Girls richtig männliche Stimmen gegeben hätten. Und die würden immer so richtig einen abstöhnen, wenn die was essen. So, oh yeah. Okay, das muss ich mir angucken. Das ist echt gut. Aber Kofuku Graffiti war echt unglaublich langweilig. Ja, es ist halt einfach nur Chef am Chefting. Aber ich meine, Monogatari ist da nicht großartig von entfernt. Was? Zum Glück ist Asan gerade weg. Es ist so schlecht. Also momentan habe ich so ein bisschen weil ich mit Asan zusammen Monogatari schaue, habe ich so ein bisschen mehr Hass entwickelt. Weil eigentlich habe ich immer Monogatari nie ernst genommen. Und ich gucke es halt einfach nur wegen, oh, Chef und so, bla bla bla. Und dann, wenn ich halt mit Asan drüber rede, während wir Owari Monogatari schauen, der merkt halt, dass ich irgendwie mich an nichts mehr erinnern rücken kann von den previous Seasons. dann geht er mal voll ab. Weil wirklich, wenn man sich die Charaktere einfach von Monogatari ansieht, dann merkt man einfach, wie shallow und einseitig die teilweise sind. Und deswegen gebe ich auch genauso wenig Shit über die Story, weil wenn die Charaktere mich interessieren, gibt es auch keinen Grund, die Story irgendwie zu aufzupassen. Aber naja, er ist da halt anderer Meinung. Aber zum Glück ist er gerade nicht da, weil sonst würde ich hier noch. Also sonst wäre das ja zweiseitig hier. Deswegen machen wir ja nicht die Podcasts. Ja, genau. Wir machen genau, die Podcasts ja nicht. Dass einer immer die aktuellen Anime, also die Anime aus den Seasons verteidigen muss. Ja, aber ich glaube, Kofu Graffiti würde ich genauso. Okay, jetzt muss ich ruhig sein. Kofu Graffiti. Foodporn. Ich hab's nicht geschaut, ist mega. Was ist doch von Chef? Hallo. Ja, ich hab auch nicht alles von Chef geschaut. Ja, Chef ist auch shit, also. Ja, eigentlich sollte sie sich umbenennen in Shift. Ja. Wir haben es gerade so gut verstanden, Knogger. Weißt du, kaum ist die Aufnahme und schon können wir nicht mehr kuscheln. Was ist das denn? Das ist. Ja. Von der Chef Season, ist echt ein schlechtes Studio, bitte. Danke. Also von der Winterseason, da habe ich eigentlich großartig nicht. Ja, das war eigentlich so alles Wichtige, glaube ich, I guess. Ja. Ich meine, was soll man noch großartig zu Rolling Girls sagen? Es ist halt fucking langweilig. Und ich meine, weißt du, wenn es einfach episodisch geblieben wäre, die wären einfach immer von Ort zu Ort gereist und hätten da irgendwie was gemacht, okay, da wäre es halt mittelmäßig. Aber gegen Ende wurde es dann halt richtig retarded mit den Aliens und so ein Scheiß. Ey, ich habe irgendwann nach Folge 5 oder so abgebrochen. Ja, die Blonde ist halt so ein Tintenfisch-Alien und. Ach. Ja, das ist richtig bescheuert. Okay. Das ist einfach so voll retarded ab gegen Ende. Also da deswegen ging es dann halt bei mir unter 5. Hatten wir schon Milky Holmes. Milky Holmes. Oh, bei Milky Holmes ist der, das Einzige, wo ich das kenne, ist, dass die Voice Actress von Tomoko aus Watamote da einen Charakter spricht. Der einzige Grund, wieso ich das kenne, ist das hier. Ach, das mal im Hintergrund an. Ach, das. It's ja, so das dang, boys. Das ist so ein Mad. Yes. Das macht jetzt Lassik als Hintergrundmusik für den Podcast. Ja. Das ist für mich konstant als Wallpaper-Satz. Okay, also wir sind uns einig, das einzige Gute aus der Season ist Jojo und das war's. Und Yuriko Marashi. Ja, und Death Parade. Was? Death Parade ist nicht gut, das ist halt unterhaltend. Aber das heißt wir ja nicht stimmen das. Ab, okay? Okay, Death sagen wir, was Lassik. Ist unterhaltend? Ja, 50, 50, ich würde sagen, das ist. Was? Gut. Markus würde auch nicht sagen, dass Death Parade gut ist. Ja, Markus ist aber nicht da, Pech Markus für dich. Ich habe recht im Moment. Also damit ist entschieden, Death Parade, Anime of the Season. Nein! Unterschreibe ich so. Nein! Das ist einfach. Ich habe es teilweise einfach nur noch angefangen, wie jede Woche, weil einfach das Opening geil ist. Und wenn das ja, recht ist, doch. Wenn ich ein Anime schaue, dann ist es echt schlechte Karte. Ja, damit ist er ja schon besser als alles andere in der Season. Yuriko Marashi! Okay, jetzt hört mir mal zu. Egal, was ihr sagt, Yuriko Marashi hat ein besseres Opening. Gott, lass uns aber ins nächste Season gehen. Maul. Oh Gott. Das Opening ist besser. Nicht das, besser als das von Berserk. Ey! Ey, das Opening von Yuriko Marashi ist echt gut. Also, erzähl mir nichts. There's no gain, there's no shame, Knogger, it's up to you. Ah, Gott, dang it. Death Parade ist unterhaltend, aber geschrieben wie Shit, also. Bei Yuriko Marashi ist es, naja, nicht das Gegenteil. Ja, es gibt kein wenigstens. Yuriko, das hat genau das, was es halt advertised. Bären, Yuri und Symbolism, Ende. So, wenn du darauf stehst. Sturm. Und Sturm. Der Sturm kommt nur erst in den letzten Folgen, da wird's halbwegs interessant von der Story her. Aber ja, zu spät. Ja, weiters zu spät. Komm, wir gehen jetzt. Wir hätten den Mittelteil rausschneiden können. Spring ist doch so viel unterhalten. Hallo, da hast du hier. Dann Girls, Seraph, was all diese geilen Fate. Shows. Aslan Senki, Grisauvik. Ich kann Stunden über Grisaia reden. Plast. Ja, warte, machen. Wir müssen das irgendwie geordnet machen. Vielleicht Plastic in der Reihenfolge, wie es bei Mel steht. Wir fangen einfach mit dem besten Kram an und wir reden über Grisaia und dann Wir reden jetzt über die Sachen, die wir ganz schnell abhaken können. Also ich denke, eine Mega-Knorke hier drin ist, ey. Da kommt man gar nicht zu Wort. Wir reden über die, wo man nicht viel sagen müssen. Weil du ja, was denkst du, wieso? Frauen weniger Lizis, ich muss der Einzige wieder sein. Okay, dann Machi. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, was das angeht. Haben wir schon genug dazu gesagt, denke ich, in vergangenen Podcasts. Es sah hübsch aus und das war's. Nicht mal das. Doch, ich fand, es sah hübsch aus. Ja, die Brüste sahen schon hübsch aus. Es sah zu interessant aus bis zum gewissen Grad, dass jedes Mal, wenn der Protagonist einen Dungeon betreten hat, er auf einmal angefangen hat zu leuchten. Und dass sie gesagt haben von wegen, oh, also eine Höhle braucht einen Colorfilter von Schwarz-Weiß. Das ist gut. Die letzte Folge hatte richtig gute Musik, muss man sagen. Und ja, die Action sah auch gut aus. Also für Eye Candy würde ich schauen. Der einzige Grund, wieso ich da Matchi durchgehalten habe, ist die Tatsache, dass ich halt im Hintergrund einfach irgendwelche Grinder gespielt habe. Und für sowas kann man halt absolut hirntote Shows eben sehen. es hat halt denselben Unterhaltungswert wie SAO oder sonstige Konzerte. Es hat nette Musik und ist Eye Candy. Ja, aber ich finde nicht mal, dass die Musik da mithalten kann oder überhaupt Eye Candy. Also, die Musik war so ein bisschen sehr durchwachsen. Da ist eine A1 Pictures Show noch. Der letzte Track, von dem Goliath Aspekt. Heißt der war richtig gut. Der war wirklich, wirklich gut. Ja, also, okay. Es ist halt Cancer der Season halt und weitaus zu beliebt gewesen. Also, ja. Plepp Shit. Meine Hearthstone-Spiele waren interessanter. Ja. Das Hearthstone-Spiel. Ovari no Seraph ist Shit. Nächster Anime. Also, Ovari no Seraph ist aber der ganz besondere Shit, weil er halt noch edgy ist und noch super beliebt war. Beziehungsweise immer noch ist. Und eine fucking zweite Staffel kriegt, ey. Ja, hat sie auch. Also, ach so, ja, stimmt. Ja, aber das war auch. Da müsst ihr auch sehen, dass es ursprünglich so geplant war und nicht so ist, dass sie gesagt haben, sie machen eine richtige Staffel. Die wussten halt schon, das wird erfolgreich, weil es halt einfach die Prämisse ein bisschen wie Attack on Titan hat, nur mit Vampiren, die irgendwie Helikopter benutzen und so. Also. Ja, ist auch das muss man auch sagen, es ist, wie heißt es, Jump Square, und Jump Square ist das schlechteste Magazin, was es gibt, so ziemlich. Davon kommt übrigens auch Kekkai Sensen, aber darüber gehen wir ja später reden. So erfolgreich war Ovari no Seraph übrigens gar nicht. Und das kommt im Internet so vor. Also wenn du da was Schlechtes sagst, dann kriegst du... Also, wenn man jetzt mal so den Verkaufszahlen Glauben schenken mag... Die Verkaufszahlen von Anime sind scheißegal. Vor allem bei solchen Sachen, wenn die in Manga-Adaptionen sind. Ja, dann zählen ja die Manga-Verkäufe. Aber ist nicht... Ist Ovari Seraph eine Manga-Adaption? Ja. Klar, ich hab doch gesagt, Jump Square. Square ist das scheiß Magazin, wo die Leute hingehen, die im Shonen Jump nicht publizieren dürfen, weil die zu schlecht sind. Also, und warum läuft er nicht Naruto? Die Zielgruppe zwischen Shonen Jump und das danach kommt hier Young Jump. Also das für Szenen. Also die genau das, wo die edgy Teenager reinkommen. Ist Jump Square. Ja, also, nun, so viel dazu. Kommen wir zum nächsten Food Porn. Ja, das ist sogar unterhaltsam. Shokugeki no Soma war mein Favorit aus der Season auf jeden Fall. Und war nach Osomatsu-san der unterhaltsamste Anime des Jahres. Ja, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich sehe auch zweite Staffel, weil... Aber auch nur, wenn man die Novel gelesen hat. Weil Jojo, Es bekommt übrigens eine zweite Staffel, Shokugeki no Soma, freue mich auch drauf. Ja, ich freue mich zwar nicht drauf, weil gegen Ende war das echt einfach ein bisschen ausgelutscht. Also ich muss sagen, ich mag diese typischen Shonen-Turniere sowas, das finde ich eigentlich cool. Vor allem, wenn nicht die ganze Zeit nur von irgendwelchen Leuten gelabert wird. Ja, okay, das ist halt... Ich meine, es ist unterhaltend, aber das ist halt echt... Würde ich sagen, ist halt sehr oberflächlich. Stimmt schon. Ja, aber hey, wenigstens unterhalten, das kann es. Und das können die meisten Anime der Season auch nicht. Also. Hier kommen wir mal zu der zum nächsten, wenn man schon dabei ist, zu einem Generic Harem, welcher die zweite Staffel hier hat. Keine Ahnung, ich habe die erste nicht gesehen, aber... Oh. Unwichtig, überspringen. Ich habe eine Folge gesehen, es war so schlecht. Ich habe das Kotzen bekommen. Wie nennt man das? Der Name ist einfach so fucking langweilig. Urigairo. Ja, okay. Urigairo. Ja, ich habe ein paar Dinge gehört darüber, aber... Ich kann was dazu sagen, ich habe die erste Folge gesehen und das war es, dieser neue Trend von coolen Leuten, die mit zynischen Protagonisten und so. Ja. Und der Protagonist ist einfach so nervig und dumm, das ist unglaublich. Er ist im Grunde eine Zündere eine Zündere oder sowas in der Art. Stimmt. Als Mann. Ja, unwichtig, wie gesagt, überspringen wir. KK Sensen. Oh, yes. KK Sensen war schlimm. KK Sensen ist... wenn es wollte, konnte es unterhalten, aber das war einfach so inkonsistent, was überhaupt... Aber die Augen sind doch cool, Mann. Ja, das war echt das... Was ist dein Problem? Eigentlich das Opening war cool. Aber das war echt... Das hätte eigentlich advertiert. Ich habe echt gedacht, ich krieg da meine dumb Action und das würde irgendwie cool sein, aber nicht mal das habe ich bekommen. Also als sie so in der ersten oder zweiten Episode dann ihre Angriffe so geschrien haben, habe ich gesagt, oh, das wird so cheesy, genial. Und dann, ja, dann haben die einfach damit aufgehört und haben Dinge gemacht wie, keine Ahnung, ein Schachspiel, das eine gesamte Episode lang ist, oder Was? ja, da war doch so ein Boah. Schachspiel, so auf Ich habe dem. abgebrochen, also. Ich hab's Wie zu heißt Ende das gesehen. sogar Das so war, scheiße? ja, das Das. ist halt teilweise einfach episodisch und einfach total random, was irgendwie passiert. Und dann haben die noch die halt diese halt Anime-Exclusive Story eingebaut, die halt dann irgendwie, damit es nicht offen endet, I guess. Ein episodischer Anime, So. der offen endet, ha? Kann sein, dass es deswegen schlecht ist, Deswegen wird weil. es nur schlechter, weil es halt nicht Ja. nur episodisch ist, es hat sogar zwischendurch dann einfach mal eine Episode, die um diese blonden Typen und dem seine Wow. Schwester gehen. Und das ist halt absolut out of place und das passiert einfach nur, weil halt. Und die gesamte letzte Episode geht halt darum, das abzuschließen und das machen die echt so shitty. Aber die Augen sind doch cool. Ja. Ja, es sieht echt nur schick Und aus sie und haben das einen Charakter war's. mit dem Namen Klaus. Aber der Soundtrack, muss ich sagen, ist echt das Beste am ganzen Anime. Also wenn ihr den runterlädt, habt ihr echt Delicious Jazz. So. Das Gefällt habe mir. ich ein bisschen, mich ein bisschen enttäuscht, weil es ist vom selben Mangaka wie Trigun. Und Trigun fand ich eigentlich ziemlich, zumindest cool und unterhaltsam. Ja. Und die erste Folge von Kekkei Sensen hatte überhaupt nichts vom Charme von Trigun und hatte gar nichts mehr damit zu tun, war nur einfach Farben ohne irgendwelche Unterhaltung selbst. Also, ich habe sofort gedroppt. Ich hab's zu Ende Ja. gesehen, einfach weil es zu beliebt war. Und man muss ja irgendwie noch hier seine Meinung kundtun, aber es war es nicht wirklich wert. Also im Sommer hatte ich auch mehr Ore Spaß daran. Monogatari kommt als nächstes. Das ist eine der wenigen Romance-Shows, die mich interessieren, tatsächlich. Zitate, Ja, Demolishigi also 2015. alle 24 Episoden hat es dich interessiert. Ich hab's nicht gesehen, aber Du das hast ist nicht eine gesehen. des, wo ich Demolishigi. die. Zitate, Demolishigi 2015. Okay, also ich Oh. hab's Ich nicht habe, ich gesehen gucke mir den Scheiß komplett. doch nicht Ich an, hab's aber auch das ist gesehen zumindest was, komplett. wo ich sage, okay, das ist eine Romance-Show, die zumindest nicht total behindert Ja, klingt. aber die verliert halt komplett den Sinn nach, keine Ahnung, 5 Episoden, wenn die zusammenkommen. Und Ja. dann geht's halt nur noch darum, wie cute sie doch zusammen sind. Die machen echt immer dieselbe Scheiße. Sie And backt immer dem splitter was. wide open with my massive gorilla cock. Ja. Mal abgesehen davon, dass sie so groß ist wie sein Arm, ist es halt einfach immer dieselbe Scheiße. Und dann, weißt du, dann der Writer oder wer auch immer da hinter dran saß, dachte sich dann irgendwie auch so, oh Scheiße, was mache ich jetzt? Die sind jetzt schon in einer Beziehung, alles klappt, was mache ich jetzt? Oh, ich schmeiße einfach andere Beziehungen hinein und die helfen denen oder mischen sich irgendwie ein. Dann Echt wird es halt schlimm. echt schlimm. Also Ja. nervig halt. Der beste Charakter war eigentlich immer noch sein Kumpel, weil er einfach nur Shits gab die ganze Zeit. Also. Also eigentlich war es eher was für Fujoshis, der Anime. Also wenn man auf sowas, auf so Ja. Pairing, also Shipping steht, dann ist das das Richtige für einen. Also die Szenen von dem Hauptcharakter und, ach, keine Ahnung, wie der Blonde hieß, die waren schon top für Fujoshis. Die waren witzig. Ja, das war eigentlich noch so die wenigen Momente, wo es wirklich witzig war. Aber Ja, halt das jedes auch. Mal, wenn dem seine Freundin auf dem Screen war, wollte ich sie einfach nur hauen, weil sie einfach, ich bin cute, ich bin so Die niedlich. Stimme auch. Ja, die Stimme war auch so furchtbar. Oh. Naja, egal, vergessen wir es. Plastic Memories. Überspringen ist unwichtig. Ich hab's gesehen, also. Ja, also unwichtig. Fate Stay Night. I Warte, Plastic can. Memories war halt so das Melodrama der Season, aber. Was auch irgendwie. Hibike war noch in dieser Season, ne? Okay, sorry, das geht dann an Hibike. Aber Plastic Memories ist nahe Platz 2, weil, ja, Roboter und so. Oh nein, Ja, werden. Eye Candy und Budget Porn, Fate Stay Ja, Night. Fate und Stay die Night, Rolle, okay. die Fate von Stay dem Night ist kein wenigsten Eye Charme Candy. mitgenommen hat. Wir sind jetzt erstmal bei Frühling, du fucking Alles Wichser. klar. Hat Meine man ja Güte. Ach, gesofort da als ist er ja erwartet. wieder. Ja, wir haben 200 Hi, Stunden auf ich dich bin auch gewartet. dabei. Das ist Wirklich? gewesen, ob Na, Bescheid drei sagen können. Stunden. Ich Okay, hätte egal, nicht gut. erwartet, dass es so lange dauert. Whatever. Ja, du hättest So. uns Bescheid sagen können zwischendurch. Alter, meine Ein Güte. Satz wäre nicht Ich habe gewesen. schon Respekt für dich. Du brauchst ziemlich lange, bis du kommst. Also. Incest is Winzest, Bro. Oh! Okay, Okay, ja, nee, also Fate Stay Night, Unlimited Blade Works. Ich würde sagen immer noch, dass das. Also, UBW generell ist das beste Fate, weil es nicht so edgy ist wie Zero, nicht so pretentious. Es versucht nicht wirklich mehr zu haben als die anderen Fates. Also, beispielsweise Fate Stay Night und Fate Zero haben sich einfach zu ernst genommen. Vor allem Zero. Und ich meine, der einzige Ah. Grund, wieso man überhaupt Unlimited Blade Works schauen würde, ist halt wegen dem Eye Candy. Und Aber das sieht ich nicht gut meine, die aus. Prämisse. Kann ich mir Nein, noch nein, irgendwie nein, nein, nein. ansehen, Ich oder weiß das, was du gleich sagen wirst. Du musst jetzt erstmal warten, okay? was? Nee, Unlimited Blade Works hat einfach eine wirklich, wirklich hübsche Animation. Der Anime sieht einfach cool aus. Hat auch einen sehr guten Soundtrack, aber im Endeffekt, Fate eignet sich einfach nicht wirklich als Anime. Die Prämisse ist interessant genug, um eine Show eben zu berechtigen, vor allem wenn es geteilt ist in eben zwei Staffeln und ich glaube noch den Prolog. Aber es hat auf jeden Fall nicht diese riesen Fandom verdient, die es eigentlich hat. Also, wie gesagt, Fate Extra ist bestes Extra und Fate Zero ist overrated bis zum geht nicht mehr. Also, ich Fairy fand schon Fate Glow-Knacke. Zero Shit, also werde ich es Ja. wahrscheinlich mal Fun mit dem haben. Unlimited Zero Blackbox war ist meiner Meinung nach schlechter. noch das schlechteste Fail. Also, Was? Was? ja, Zero hat aber wenigstens gute schon. Farben. Unlimited Oh, Blade Works hat Bullshit. so Bullshit. unglaublich hässliche Unlimited Blade Gesichter. Was Works. haben die Wenn du's, gemacht? du kannst nicht über Farben argumentieren, wenn wir über Blade Works reden gegen Zero. Natürlich. Zero war edgy bis zum geht nicht Also, so mehr. hat War einfach niemand super hier sich irgendwie interessant. noch durch das originale Fate/stay night quälen müssen, weil das Doch, habe ich getan und ja. das ist das Habe ich auch Schlimmste. gemacht. Oh, Habe ich das tut auch mir gemacht. leid. Aber nein, ich fand's gut. Es war zäher als Zero, aber ich. Keine Ahnung, Zero Alter. habe ich halt auf einem sehr, sehr subjektiven Wenn, nimm Level, habe ich einfach das einfach Zero, so nimm alle abschließen Action raus konnten. und du hast Fate/stay night, das Ja, das Original. stimmt, aber Fate/stay night, keine Ahnung. Wenn man halt an der Prämisse interessiert ist, kann ich es noch eher verstehen, aber. Welche Prämisse? Ein Haufen von Battle irgendwelchen. Royale Fake. Ja, holt Nee, euch den. ich find's eigentlich ziemlich interessant, von wegen, wenn man jetzt mal, also gut, ich bin auch ein Fan von Fate Extra eher, Die weil Prämisse ist sich ehrlich da einfach gesagt, besser übersetzt. das würde eher zum Videogame passen als irgendwie Ja, ein Anime. ach nee, das sage ich doch die ganze Zeit. Fate Extra ist deutlich, deutlich besser als jeder der Ja, aber das ist ein Animes. Videogame und Ja, ach wir reden hier über nee. Anime und das, Ja, deswegen ist es richtig. ein shitty Anime. Also Ende der Geschichte. High School DxD, best Anime. Habe ich nicht Ja, Ja. auf jeden Fall. Aber wir haben ja später noch einen Wie besseren viele Anime, fucking den wir. Seasons hat diese Das ist die High dritte. Dritte, was? Alter. Ich glaube, selbst Tula Fu hat schon drei Seasons oder so. Also diese fucking. Zumindest ist Sorin Otoshimo noch zwischendurch gestorben. Wer auch immer das ist. Ching Chong Ping Der Pong. nächste Generic Edgy Harem Shit. Oh. Ja. So, next. Überspringen, kommen wir zu langweilig. Nisekoi kommt. Wow, Ah Nisekoi ja. war. Ah. Nisekoi ist Monogatari in Light. Das hat ja noch nicht In mal mehr sehr den. schlecht. Das hat ja noch. Nisekoi ist schlimm. Hat ja Ja, noch nicht nein, mal also den Nisekoi Generic ist einfach Hauptcharakter auf nur dem von Cover. wegen Monogatari ohne Zucker. Also, naja. Monogatari, also wenn was mit Monogatari was zu tun hat, außer dass es ein Harem ist, dann will ich Nein, mir hat es Monogatari ehrlich nicht. gesagt gar nicht mehr angucken. Ich weiß, ich Nein, habe die ersten 10 nein, Folgen hat davon es gesehen. nicht. Das gibt, ist ja aus dem Shonen Du Jump, kannst deswegen ist Nisekoi es so und harmlos, Monogatari nicht aber. wirklich vergleichen, aber wenn du die beiden von der reinen Qualität gegeneinander stellen willst, als Chefprodukt, okay? Nicht Ja, als Monogatari ist sowieso genremäßig. besser, weil Können wir das ist bitte auch nicht nicht über schwierig. Monogatari reden, wenn Asan im Call ist? Ja, das Ja. kommt noch früh genug, nicht wahr? Mit Also, Omari Asan, und ich Oh gestehe nein. dir zu, dass Monogatari wahrscheinlich besser ist, weil Ja, Nisekoi war echt nicht schlimm. eventuell, das ist besser, ja. Also Nisekoi ist Harem-Shit, Ende der Geschichte. Ja. So wie Monogatari. Asan Slash Disgust. Okay, Asan Senki, wer hat das gesehen, außer ich und Ich. Markus? Ich hab's gedroppt nach der Hälfte. Hast nichts verpasst. Ja, es Ist ist. vom selben Autor wie Legend of the Like Heroes. Ja, man merkt's absolut nicht. Doch, man merkt schon, aber nur die negativen Irgendwie. Seiten von Legend of the Like Heroes. Gibt keine, also. Da was. Ja, ist Also. so. Legend of the Galactic Heroes ist halt perfekt. Der Ja, genau. Ja, Absolut also hör auf, perfekt. die Lügen zu erzählen. Ja, natürlich. Asan Senki ist halt. Ehrlich gesagt kann ich mich noch ein wenig erinnern, jetzt, da Ich es irgendwie schon auch. ein paar Es Monate her ist ist. absolut forgettable Ist halt wie gewesen. der Asan einfach forgettable. Ja, Ja, oh. wirklich. Aber es Ich hatte finde, viel Rage also. Rap, also. Vielleicht ist es nicht der beste Anime, aber es ist zumindest kein Harem oder edgy Ja, Shit. es ja, war ja auf jeden gut. Fall einer der besseren aus der Season, aber die Season war generell nicht wirklich Ja, überzeugend. es hat halt nicht diesen Otaku-Bait-Shit, aber das macht's halt auch nur mittelmäßig. Würde ich mal sagen. Ja. Aber die Story ist halt teilweise geht ein bisschen all over the place. Teilweise fokussiert Ja. sich's dann wieder, aber es ist, wenn die dann irgendwie in die Kämpfe gehen, dann ist es halt echt lächerlich, wie teilweise die Charaktere overpowered sind. So, deswegen macht es auch ziemlich viel Sinn, dass aus der Serie halt ein Dynasty Warriors Game wird, weil so ungefähr kann man auch den Anime zusammenfassen. Ja, teilweise wurden halt echt einfach Charaktere eingeführt, da dachtest du dir auch nur so, okay, den brauchen wir fürs Game. Ja. Ja. Was gibt es denn wirklich ein Videospiel? Es wird ein Soll das Dynasty Warriors Game rausschauen? rauskommen. Ja. Ja, Dynasty Warriors ist so eine Spielreihe, wo da spielst du einen Soldaten, der einfach so mächtig ist, Ja. dass er irgendwie Hunderte mit ein paar Ähnlich wie Schlägen Hyrule umbringen kann. Warriors, falls du das kennst. Bekommt übrigens auch eine zweite Staffel. Das Muss weiß Aslan? nicht sein. Yep. Weiß nicht. Also ich würde schon gerne Ja, wissen, wie es also. ausgeht, aber. Das wundert mich jetzt auch, weil eigentlich sollte das eine Adaption von der Manga-Version von hier der Mangaka von Fullmetal Alchemist sein, aber Ja. davon gibt es erst vier Bände oder so. Also komisch. Hm. Komisch, ja. Ha, vielleicht ist es deswegen so inkonsistent. Ja, dann zeigen sie in der zweiten Staffel nur Filler. Halt, es scheint, als könnte es Kriegsdrama sein, aber an sich ist es irgendwie gemischt mit Shonen und Ja, das ist. Wegen der Autorin wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass das Original wirklich so gut ist wie Legend of the Black Heroes, aber ich kann mir vorstellen, dass die Autorin, also die Mangaka, da einigen Einfluss drauf hatte. Ja, also Von so Full wie Metal es Alchemist. jetzt ist, würde ich es nicht empfehlen. Also, halt echt forgettable. Kommen wir zum Melodrama der Season. Ich wollte doch nur Legs, Fanservice und Moe, aber. Also, Um, und Jazz, aber nicht mal das bekam warte, ich. gehen wir jetzt jede Show durch? Ja, die haben Nein, nur die gesagt. relevanten, aber Okay. Hibiki kann man nochmal schnell sagen, dass es shit ist, wenn Alles man einen klar. guten Musikanime sehen will, da guckt man sich, weiß ich, nur Dame Cantabile Vielleicht. an. Also, Hibiki ist das, was passiert, wenn QAnon versucht, was Ernsthaftes zu machen, und das funktioniert einfach absolut nicht. Nee. Und es hat immer noch eine Bewertung von 8,05. What the fuck? Ja, die Fieldsasen. Kannst du dich nicht damit identifizieren, Ich dass du weiß es weinst, wenn nicht. du Ich habe nicht in Hibike nicht die geschaut. Konzertband kommst Nein, und. ich fand die Prämisse von einem Blasorchester mit süßen Mädchen nicht so unfassbar. Genau, Marco. Das war Danke, nicht Markus. ich. Ja, nee, was, sorry. Ich bin's gewöhnt, dass deine Mutter reinkommt. Ja, gut, wollen Doch, wir deswegen weitergehen? richtig professionell hier. Ich kann richtig viel zu Gesaya sagen, also, ne? Also, Er hat Hibike nicht zu Gesaya mit. Melodrama, aber ich muss eins sagen, es sieht verdammt gut aus. Also, Das stimmt mit den allerdings. fucking Filtern und halt die Moe Girls an sich sehen niedlich aus und bla bla bla, aber halt die nerven alle. Das ist das Schlimme. Halt, bis auf die Hauptcharakterin, welche manchmal ein bisschen zynisch ist oder irgendwie ein bisschen lesbisch, hasse ich eigentlich Female alle. Kion. Ja, manchmal ist sie ein Female Kion, aber die andere ist halt, lässt sie sich halt mitreißen mit dem Drama ihrer Freundinnen und dann denke ich mir so, nein. Einziger likable Character, aber naja, also ich habe es nicht gern gesehen. Also nach so ungefähr 2 Episoden hat man eigentlich alles gesehen, was der Anime bieten kann. Richtig. Ja, wenn man gute Musik-Anime sehen will, nur Dame Cantabile oder Beck. Ja, den Oder einfach Sakamichi no schon. Apollon. Sakamichi no Apollon auf jeden Fall. Oder Speck. K-On. Also wer Schulorchestermusik hören will und deswegen diesen Anime schaut, ist. Naja. Ich sag mal, das ist mehr als nur Nische. Und wer Schulmusik hören will, der Wobei, hört einfach K-On, schaut. Da ich hast du habe die gute mal Musik was von Tipsy gelesen. Girls. Auf Mel habe ich was gelesen von einem Typen da. Irgend so ein Instrument, was da drin gespielt hat, hat er gesagt, boah, voll selten das Instrument, kennt kaum einer, aber in dem Anime war es drinne und deswegen finde ich den Anime voll toll. Habe ich mal was zu Wow. gelesen. Ja, ich habe echt Leute gesehen, die fanden den Anime toll, einfach weil Blasinstrument-Nerds Ja, halt keine Anime haben. irgend so ein absurdes Blasinstrument. Keine Ahnung, wie das hieß. Und Ja, ach also. genau, und wenn man wirklich irgendwas Gutes bezüglich Musik sehen will, dann guckt man einfach den Film Whiplash und dann Und fuck Sakamichi no Anime. Apollon. Das ist aber kein Anime, lass ich das Ja, jetzt im und Internet. Anime ist auch shit. Ja, Siehe stimmt. Hibike. Ich meine, Das wenn wir schon bei nicht, Shit ja. sind, dann kommen wir jetzt gleich hier zu den nächsten Visual Novel Adaptation. Ja, ich meine, Grisaia hätte niemals ein Anime werden dürfen. Ich meine, ich habe Grisaia no Kajetsu habe ich gelesen, ich habe die ganzen Grisaia Spin-offs gelesen, ich habe generell die ganze Grisaia-Reihe gelesen, weil Grisaia einfach wirklich gut ist, okay? Wenn Ja. man die einzelnen Routen allein betrachtet. Aber es hat schon bei Grisaia no Kajetsu angefangen, als sie das zu einem Anime gemacht haben und einfach gesagt haben, hey, wir haben 60 Stunden komplette Lesezeit und so bin ich durchgekommen und ich lese verdammt schnell für sowas. Und wir quetschen das in 13 Folgen und haben einfach eine Haremroute. Das Wir sind machen das 10 den ganzen Folgen. Shit. Nein, das ist Rakuen, das ist die zweite Staffel. Ich rede jetzt noch von Kajitsu. Also, Weil sorry, Visual Novel Kajitsu. Adaptations sind nicht meine Finesse. Ja, richtig. Und das war dumm, weil im Anime haben sie daraus eine komplette Haremroute einfach gemacht, während das Novel teilweise einfach schon mit dem Tod endet. Also die Grisaia-Route endet prinzipiell bereits in Kajitsu, zumindest die Kanon-Route. Und Rakuen und so weiter. Verstehe gar nicht, du laberst gerade nur Chinesisch. Rakuen spielt nach der Haremroute. Die Das ist Visual Haremroute Novel ist der Zeug. Anime und Das muss man deswegen nicht ist der verstehen. Anime scheiße. Ah, okay. Ich stimme Okay? dir zu, Asen. Genau. Grisaia hat nur zwei Sachen, die ansehen. Also ich meine, Rakuen ist eigentlich reiner Fanservice. Der originale Anime war schon reiner Fanservice für die Leute, die den Anime geschaut haben. Nur, dass der Anime dich für dumm hält, wenn du es gelesen hast. Weil die dann Sachen machen wie beispielsweise, oh, Michiru hat eine gespaltene Persönlichkeit. Wir färben ihre Augen, damit du merkst, was abgeht. Kennt ihr Erinnert die mich an Geschichte? Parasite. Wann Und das fängst du wieder war. an, Deutsch zu reden? Retour schon die ganze Zeit. Ich meine, Ilrige hat gerade so richtig angewidert ein Geräusch gemacht. Ich glaube, er hat mich Ja, verstanden. weil ja, gespaltene Persönlichkeit ist schon. Nein, Oh. nein, also im Novel ist das ist ja der Fokus des gesamten Novels. Aber das Novel geht wirklich, wirklich gut damit um. Und das ist selten, dass ich sowas sage, weil, wenn man es von außen betrachtet oder auch wenn man sich den Anime anschaut mit Harem-Bullshit und sonst was, das Novel nimmt sich die Zeit dazu, das wirklich anständig zu bearbeiten. Es gibt eine einzige Route, die absolut für den Arsch war. Und das ist die Lodi-Route. Aber sagen wir mal, vor allem die Route von Amane, also der Rothaarigen und Michiru, der Blonden, die beiden sind wirklich, wirklich gut gemacht. Und als Novel auf jeden Fall empfehlenswert. Auf jeden Fall empfehlenswert. Als Anime, ne. Vor allem nicht als Standalone. Wenn man das doppelt gelesen hat und Fanservice haben will und sich wirklich, ich meine, es ist sehr, also Kenjutsu zumindest, ist noch sehr, sehr nah am normalen Novel, haben dieselben Voice Actor, haben dieselben Backgrounds und was auch immer. Kann man vielleicht machen, aber dann sollte man schon mit sehr, sehr geringen Erwartungen reingehen. Wie lange reden wir jetzt schon über dieses Stück Ja, Scheiße? wir wollten doch ordentlich die Keine Anime Ahnung. skippen. Yo, okay, komm, Bullshit. Wie lange haben wir über Aslan Senki geredet oder Ja, Aslan sogar Senki Heisei es geht ja Aslan noch. Senki ist richtig, also Aslan Senki ist zumindest berühmt in Japan, weil es von demselben Typen ist wie Legend of Slacky Heroes. Und der Typ, der ist wirklich sehr berühmt. Aber Grisaya, das ist, kennt doch kein Schwein. Außerdem ist Aslan Das Senki ist zumindest eine ziemlich kein. große Community. Ja, eine Die Shoujo-Community. Novel-Community hat ja Und eh keine Ahnung, wenn du Asen. mal auf die Zeit hattest, Grisei ist nicht so arg weit hinten zu Anime wie auch Hibike, zu Geschichten. Lass einfach zum Punchline weitermachen, weil da wissen wir Punchline alle. tut auch weh. Ja, das puncht, weißt du, das ist einfach ein Das. Synonym dafür, dass es dir in den Bauch puncht, weil Ja. das Ja, die einfach so Punchline hat viel, mir so irgendwie ungefähr, gefehlt. das macht ungefähr so viel Spaß, als es zu schauen, als in den Bauch geboxt zu bekommen. Ja, ich weiß auch nur noch, dass es halbwegs Pretty Colors hatte. Und es ist Ja, voll ja. crazy. Ja, und Findest du es war das nicht fucked lustig? up und Die erste Episode ist noch teilweise irgendwie, oh, what the Ja, die fuck, was erste geht ab? Episode war echt lustig, aber danach ging es Was einfach haben die ganze wir für Zeit einen Humor? bergab, Also weil echt. halt die Fresse, Mann. Weil die einfach jeden Witz tausendmal recycelt haben und dann irgendwie wieder Drama eingebaut haben und weiß der Geier was und das hat sich alles nicht vertragen. Mal, darf ich überhaupt eigentlich so böse Wörter nennen? Das habe ich ja bisher nie gemacht. Ja, Was mach machst du denn? ruhig. Ich weiß ja nicht, Lastik hat ja hier, wer weiß. Mach einfach. Der Podcast ist eh schon am Arsch, also. Wie Ja, es war. Tut mir leid, also alle unter 18 bitte die Ohren zu halten. Ja, das war es auch irgendwie an relevanten Shows aus Warte. Spring. Warte. Ich Ich finde ja habe. Ich Trash habe. X noch höchst Also, relevant. ich würde sagen. Ja, wir müssen natürlich auch den Ja, Haruhi-Anime Haruhi nennen. hier noch. Ich Also, wir meine, sind unserem Nagato Schmerz war hier. schon im Original der beste Charakter und jetzt hat man sie sogar im Titel. Also, was hätte schief gehen können, nicht wahr? Ja, man gibt hier einen Also, anderen ziemlich Charakter. alles. Ja, indem man einfach ihren fucking Charakter ändert. In einem Generic Moe Blob. Shithole, Warte, langweilig. dieses in der Season fing auch noch Ninjas näher an, das sollten wir vielleicht Ja, noch erwähnen. und Vampire Holmes. Das dürfen wir auch nicht Vampire Holmes ist vergessen. nicht nennenswert. Ninjas Doch, Slayer hat eine einfach. Person hat es geschafft, ein Anime zu machen und sogar irgend so einen Song das als Opening benutzen zu dürfen. Also, da Da muss hat man das echt die Bemühungen loben. wirklich? Ninjas Ja, das Slayer hat war. es einfach geschafft, die Industrie zu retten. Ja, aber Vampire Holmes, Genau das wie war One Punch ein Man. einziges Ohne Besuch Ninja von. Slayer gibt es kein One Punch Man. Also. Richtig. Ja, Ja. total. Weil es ja auch beides vom selben Studio ist. Ja, also Nagato Yuki-chan ist eigentlich eine Beleidigung an alle Haruhi-Fans und jeder, der nicht Haruhi-Fan ist, der hat noch nicht mal einen Grund, es sich anzuschauen. Also verschwendete Richtig. Zeit. Also. Und wenn man Haruhi-Fan ist, dann wird man da einfach nur enttäuscht. Ja, Okay, wie machen gesagt, wir weiter ich mit muss es Summer. nicht wiederholen. Trite X, Boobs und Tits und die haben hier einen richtig fetten Arsch auf dem Cover, aber nicht mal das kriegst du im Anime, Ja, also. komm, überspring die Scheiße, Mensch. Das ist doch alles langweilig. Also, Wer Summer. interessiert sich denn bitte für Trite X? Wow. Der Als ob das Summer. doch irgendjemand in einem Jahr kennen würde. Ja, vielleicht hat man Glück, einer von Tadeos Fans schaut das Video. Okay, Jungs, ist egal. Die Season Wir ist haben over. noch Kinero Mosaik. Hallo. Heilig. Warte, ganz dicker Wir Stratos. müssen Hallo? heute noch durchkommen, okay? Ey, genau, reden wir lieber über Rocker und Yusha. Warte, Rocker no Was? Yusha. Ja, aber Im erst muss Sommer. Charlotte beredet werden. War das Das nicht. bleibt bei mir zumindest ganz War doch nächste Ja, Season. ich wollte bloß Markus triggern. Nächste Ja, Season. Ja, Rocker wir no sprechen jetzt über Yusha die nächste brachte mich Season. zum Weinen, Hey, zumindest habe ich innerlich. in der nächsten Ich habe Season angefangen, geblutet. tatsächlich irgendwelche Anime zu schauen. Ja, okay. Sind wir jetzt bei Sommer oder wie? Ja, Ja, wir sind bei Charlotte. Sommer. Ja, was mit Also, Charlotte? ja, genau, Ja, Charlotte, Charlotte da ist rede ich shit. dann auch Hier drüber. ist Lass Sommer. mal. Hört irgendwer? Ich gehe mal Selbst gehen. Charlotte-Fans finden Charlotte scheiße, also. Hä? Charlotte-Fans finden Charlotte scheiße. Ja, selbst Du Leute, die meinst. Charlotte eigentlich gut finden sollten, finden es scheiße. Ja. Ja, nee, also Ja. es war einer Mit mit. anderen Worten, Angel Beats-Fans Genau. mögen kein Charlotte. Ich meine, es Mit ist anderen selbst die Worten, Leute, die Fans es von geguckt beliebigen haben. Key-Visual Novels. Oh, halt's Maul. Das Ist stimmt, aber wirklich. sowieso Ha, ich. scheiße. Ach, was ist das denn schon wieder? Weißt du, was von Key ist? Planetariat ist von Key, okay? Wow. Nein, Key ist wirklich gut, aber mit Animes, ich weiß ja nicht, die Adaptations von denen sind ein bisschen shit. Ein bisschen, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ich Also, ich meine, hab. von denen, ich meine, Angel Beats, was haben sie noch gemacht? Die haben noch, Gott, jetzt habe ich den Planet. Namen vergessen. Little Busters Planet. ist Key, ja, Clannad, klar. Und Löff, irgendwas mit Löff. Also LUV, irgendwas Name noch. Also Little Busters haben sie auch gemacht. Also es ist Also, aber Charlotte ist, anime-mäßig das war alles so garbage. berühmt shitty, dass ich mir irgendwie schon fast überlegt habe, es anzufangen, einfach nur weil es halt einfach richtig edgy teilweise wird. Aber ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnen würde. Nee, lohnt sich nicht. Schau es mit mir am Nein, nächsten aber ich. Freitag. Ja, mit Bier wird das bestimmt noch lustig werden, Ja, ich also. meine, ich hab's Aber auch auch auf nur, weil meiner ihr immer To-Watch-Liste, volltrunken vor allem seid in so am einer Szene. Freitag. Dabei, weißt du, da gibt's ja diese komischen Memes mit My parents told me I could be anything, so I became pizza sauce. Und halt diese komische Tuse, die jung Boah. stirbt. Das sind halt so Sachen, die würde ich echt gerne mal selbst für mich Spoiler! sehen. Also wegen Oh mein Memes Gott, du schaust du hast den ganz vielen Anime, Leuten ja? das ruiniert. Ja, hallo, deswegen schaut mal auch Ninja Slayer. Weil Ninja Slayer ist einfach ein objektives Meisterwerk. Ja, aber weißt du, bei Ninja Slayer, das will ja schlecht sein, deswegen haben wir ein bisschen uns gelangweilt. Aber Schlotte will ja irgendwie gut sein anscheinend. Deswegen ist es ja dann wahrscheinlich auch umso witzig. Naja, Ja, egal. machen wir weiter mit einer Trauerminute für Manglobe. Aber, Gangster. Nein. ja. Es Zu gibt schade, Manglobe. dass Manglobe mit so einem schlechten Titel halt die Posaunen, die Abschiedsposaunen pusten musste. Naja, anders hätte es ja nicht passieren können. Also, Wieso? Die ist haben ja logisch. mal gute Sachen gemacht, weißt du, Ja, das aber sind es ist logisch, gegründet dass sie worden. mit einem schlechten Bei. Anime pleite Die gehen. haben zwei gute Sachen gemacht. Ich glaube, das hatten wir letztens auch nochmal durchgekaut, Nö, ne? Von also. wegen Ergo Proxy und Samurai Champloo. Der Rest ist garbage. Der Rest ist halt nicht wirklich gerade bekannt, aber ich sag mal. Warte. Ich meine, Saraya Goyo wollten wir noch schauen, aber der Rest ist wirklich. Ich meine, The World God Only Knows ist nicht gut. Ja. Das ist Angeblich nicht soll gut. es Dead gut Man sein. Wonderland, hast du mir gesagt, ist nicht gut. Das habe ich noch nicht geschaut. Denn man Wonderland Und brauchst du nicht ansonsten. schauen. Ja, richtig. Und der einzige andere nennenswerte Titel, I guess, ist anscheinend Gangster. Das war's. Also. Gangster ist nicht nennenswert. Naja, das ist. Naja, wenn man die Ja, okay, Season merkst du was? Also betrachtet, wir ist haben. Gangster vielleicht nennenswert, aber die Ja. Season an sich Naja, war eine einfach mit anderen Worten, Katastrophe. wir haben zwei gute Anime von Manglobe. Und das ist Ergo Proxy und das ist Samurai Champloo. Gesundheit. Ja, die Season hier, oh Gott, ich will gar nicht zurückdenken. Aber Ja. Nonon Biori, Nonon Biori, das hat mir Ja, gut genau, wir gesehen. Ja. überspringen einfach alles und gehen weiter zu Nonon Ja, Wie, also. ihr wollt Prison School Wisst und ihr, wir können Overlord das. überspringen? Also, ja, Ja, ernsthaft, wollen wir. Overlord war halbwegs zumindest. Oh. Overlord war unterhaltsamer als Gangster, das möchte ich mal Ja, sagen. aber Ja, auch nur, weil stimmt. der MC ein Gehirn hatte, das er auch Ja, genutzt hat. also ich fand die Ansätze von Politik, wie sie es Das versucht war haben, interessant. zumindest, das umzusetzen, ganz interessant. Ja, Und und dann streichen die es einfach und machen ja, daraus ein halt Fighting schon. Shonen. Ah, das war gegen Ende echt so bescheuert. Ja, aber hey, gegen Ende haben sie noch diesen einen komischen deutschen Charakter, den Ach er gemacht stimmt, hat, oh, der war so reingeschmissen. lustig. Das war noch lustig, also. Das war nicht lustig, das Ja, weil war einfach so. der Hauptcharakter ist einfach, weißt du, in Real Life einfach So ein richtiger Westerbu. Otaku, ja, Westerbu, der irgendwie auf deutsche Sprache steht, deswegen hat er sich einen Charakter erstellt, der irgendwie immer nur Deutsch spricht und so deutsche Klamotten anhat aus der Hatte. Nazi-Zeit. Also, das war schon Ja. lustig. Hast du keine Klamotten aus der Nazi-Zeit? Ja, aber der fand das halt so richtig peinlich. Und dann, als er Deutsch angefangen hat zu reden, hatte, ist er so voll ausgetickt. So, hast du gerade Aber Deutsch gesprochen? das war das Schlechteste an dem Anime, diese Comedy. No, also diese eine Szene war lustig, aber ja, der Ja, Rest kann ich geht. mich nicht dran erinnern. Aber das Schlimmste waren die Girls. Das sind die Worst Girls des Jahres, wenn nicht des Oh Mann. Jahrzehnts. War das Das nicht ist hot? War das nicht hot, wenn die so voll abgingen mit ihren Riesenmündern? Oh Gott, das war furchtbar. Oh. Das Main Girl war auch richtig schlimm und nervig. Ja, wie so eine schlechte Juno. Obwohl Juno ist schon scheiße. Zu den Best Girls des Jahres kommen wir ja gleich noch, ne? Richtig, wenn wir bei Und dieser Shinohita Season? ankommen, Nein, wenn mit wir bei Anna. Monster Musume ankommen, Ach, gut. Schwachsinn. Monster Musume ist eine der Dinger, wo niemand nachgefragt hat. Aber jeder hat sich insgeheim drauf gefreut. Jeder Ich hat's habe geschaut und es. Monster Musume habe ich vorher gekannt als Manga und ich habe unter den Season Animes gesehen bei MAL, weil das ungefähr die Zeit war, wo ich wieder angefangen habe zu schauen. Nach einem riesen Burnout und ich habe niemals gerechnet, dass wir gerade ausgerechnet diesen Manga übersetzen würden. Das ist eine dieser Adaptations neben Prison School, nach der niemand gefragt hat. Und ich glaube, Monster Musume ist da doch noch Prison School. Also Ja, das Gate-Shit ist es ich meine, klar, Monster Musume, aber. man muss halt sagen, Monster Musume füllt halt in dem Edgy-Genre eine Lücke, die halt schon seit Jahren geklafft hat, und zwar Monster Girls. Ja. Warte, aber Ich die meine, das ist Prison ein Fetisch, School. der einfach nur nicht vertreten war. Mein. Dementsprechend kann man das vielleicht Nein. Edgy-Fans zusprechen, Also, Demo war aber. Hype. Ja, weil Monster Girls, ja, ne? Ja, wenn man zu Best, viel ja, Deutsch warum spricht. nicht? Lamia. Ich finde es auch interessanter als andere Edgy-Shows. Also, Ja, also zumindest interessanter als Prison School und Shimoneta. Ja, warte, ja, also Prison School. Lass uns können wir ganz kurz über Prison School reden? Ja, genau, ich möchte gerade was zu Prison School sagen. Ja, ich hab's nämlich nicht ausgehalten. Ich frage mich echt, was euer Humor dazu ist, weil. Nee, ich fand Prison School auch schlecht, aber das Ding ist, was Asen eben gesagt hat, stimmt komplett nicht, denn Prison School war unglaublich beliebt bei Manga-Fans. Also, ich bin ja nicht so aktiv in der Manga-Community, aber wenn man irgendwo nach guten Mangas gefragt hat, dann ist es immer Prison School und Prison nicht School. Nicht ernsthaft. Yo, wenn du nicht die ernsthaft. Community fragst, was die sehen wollen, darüber lassen wir gar nicht erst reden. Aber, ja, Prison School hat es nicht verdient, beliebt. Übersetzt zu werden. Na, Prison sagen wir es School war so. Extrem beliebt. Viele Anime ja, haben weil es nicht. Ich hab Prison School gesehen auf dem Seasonal Anime Chart. Ich habe mir gedacht, oh klasse, 7 Folgen Sweat Fetish. Ich kann es kaum abwarten. Ja, das war echt. Ja, wobei es viele Manga nicht hier verdient haben als Anime. Ja, richtig. Ich meine, nach Manga-Übersetzungen, jeder Spast fragt nach Manga-Übersetzungen, okay, aber sollte man darauf antworten, Prison School sagt nein. Ja. Und dann ich finde vor allem die Charakterdesigns einfach mega hässlich. Ja, Monster hat mehr Daseinsberechtigung als Prison School, weil Monster muss nur in die Nische fällt. Eben. Außerdem waren die Girls um einiges cuter als in Prison School. Nein, Prison School ist keine Nische. Doch, für die armseligen Otakus, die auf sowas stehen, schon. Ja. Die haben Tulafro. Nee, du stehst etwa nicht drauf, wenn jemand auf dein Gesicht tritt. Ich nicht, aber bestimmt andere Leute vielleicht. Und Tulafro ist das. Und selbst dafür gibt es bessere Shows als Prison School. Soll ich es wirklich auspacken? Ich meine, wenn wir über Edgy reden, dann kann ich auch in die Hentai-Kiste greifen. Nein, lass mich. Ja. Du kannst dir auch irgendwelche Porn mit Dominas anschauen, da hast du auch deinen Spaß bei. Ja, aber das ist dann trotzdem immer noch eine Nische im Anime-Bereich von dem, was im Fernsehen läuft. Nein, ist es nicht. Aber ich glaube, das müsste man nicht ausführen. Wir sind schon wieder viel zu lange über Prison School. Gottita ist ein besseres Game als ein besserer Anime. Kommen wir zu Shimoneta? Also ich habe nur gehört, das ist ein schlechter Monster Hunter Klon und alles, was Monster Hunter Klon ist, ist meistens schlechter als Monster Hunter. Warum sollte ich das spielen, weil ich Monster Hunter spielen kann? Also Gottita, ja, aber selbst ein schlechter Monster Hunter Klon kann ein gutes Game sein, weißt du? Ich meine, Gottita ist kein schlechtes Game, aber naja. Aber ein unglaublich schlechter Anime, der noch nicht vorbei ist. Ja, die letzten 4 Folgen kommen noch. Also, ach stimmt, da habe ich diesen Artikel auf Anime Maru gelesen, wo es irgendwie hieß, eine Person war ganz alleine dafür zuständig und hat es irgendwann nicht mehr ausgehalten, deswegen kommen keine neuen Folgen mehr. Da kann ich verstehen, dass man das nicht weiterhin aushält, da was zu machen, ne? Ist denn wenigstens das Blätter schön? Nein. Die Colors findest du so in den ersten 1-2 Folgen noch interessant, aber hinterher merkst du einfach, dass da die Kantenglättung fehlt und sonst was und eigentlich alles total scheiße aussieht. Ja. Und Gott, nicht verstehbar, wie das überhaupt Budget bekam, aber dass eine Person irgendwie noch zuständig für war, ist schon überraschenswert. Von Infotable, also sieht's doch gut aus. Ja. Ah, total. Total, ich liebe CG-Monster. So wie Kassan und Kyokai und Fate und Genau. Jetzt habe ich mich wieder aus dem Fenster gelehnt. Shimoneta, die Show, die denselben Joke 12-mal machte. Ja, Shimoneta wird sehr, sehr schnell langweilig. Shimoneta ist eine Show, die man nur in 2 Phasen schauen kann. Entweder man schaut es mit einer Person zusammen und gleichzeitig betrunken. Das ist die einzige Situation, in der man Shimoneta komplett durchgenießen kann. Aber ich hab's genossen, aus welchem Grund auch immer. Ich hab's mit Markus gesehen, wir haben es beide nicht mehr genossen irgendwann, aber. Ja, also man kann halt sagen, sobald man bei Folge 6 ankommt, hat man halt alles schon 2-mal gesehen und dann bietet der Anime nicht viel Neues. Er ist spannend anzusehen und ich mag auch die Voice Act da. Aber wie gesagt, das ist eine dieser Shows, das ist Mario Party der Anime. Das Ding kann man nur mit mindestens mal 3-4 Leuten oder sagen wir mal mindestens 2-4 Leuten schauen und stumm betrunken und dann hat man echt seinen Spaß daran. Gut, aber Mario Party macht auch nicht dann Spaß. Alleine an einem Samstagabend ist. Nee. Ja, Shimoneta hätte ich definitiv nicht zu Ende gesehen, hätte ich es alleine gesehen, also auf jeden Fall gedroppt. Und ohne Alkohol. War das freitags gekommen? Das war freitags. Ja, dann ist ja umso besser. Also. Deswegen, also Shimoneta im richtigen Zustand ist es echt enjoyable, aber im Normalzustand nicht. Wenn du Erwartungen hast und... Ja, richtig. Wenn man eine richtige Comedy-Show sehen will, dann ist nicht. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, wir reden hier zu Anime-Fans sozusagen durch diesen Podcast, also das ist der Fall. Ich soll die Fresse halten am besten. Komm, wir reden über Monster Musume nochmal. Monster Musume war toll, weil es hatte Monster Girls und cute. Es war sehr, sehr nah. Nein, die Spinne ist die beste. Ja, hab ich schon gesagt. Die Spinne habe ich nicht mitbekommen. Snake Girl ist aber Second Best Girl. Also, die Sache. Monster musste mal. Ich frage mich halt, wieso man den Anime schauen würde, wenn man halt dann den Manga liest. Aber wie gesagt, es füllt einfach eine Nische, die vorher da war. Es ist. Den Manga nicht gelesen und ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf Der Manga ist halt einfach nur der Loli-Nippel. Anime unzensiert, okay? Und selbst das Unzensiert ist schwach gesagt, weil all das durch ja die Szene, wo die Harpy ihr Ei legt. Ja. Ja. Was guckt ihr? Was Ja. Aber Knorra, du weißt einfach noch nicht, was wichtig ist. Ja, es Genau. ist wirklich so. Die ist im Manga, ich meine, der Manga ist genauso zensiert wie der Anime, aber der Manga schreibt es halt ein bisschen mehr aus. Und ich weiß nicht, es ist einfach nur eine Nische, die da war und jetzt gefüllt ist. Ja. Es ist so generic, wie es werden kann, als Standard-Edgy-Harem. Ja, Das ist nimm halt die Monster das. Girls raus und Nur ersetz sie durch Monster. normale Girls, dann ist wirklich Ja. das Generischste überhaupt. Richtig. Aber es hat Monster Girls, also es ist besonders. Ja, es hat Monster Girls, also es ist deutlich besser, schlimmer. Mindestens mal um 2 Punkte. Oh, Gakugurashi Ja, haben mich und eben. Markus auch gesehen. Das ist Wieso aber denn nicht jetzt? Hast du relevant, es kann man nicht schon vor einem überspringen. Video Bis zum Ende gelesen? geschaut. Ja, also ich Ey, den jetzt mal gesehen. ganz Ich ehrlich, frage dafür mich interessiert sich doch auch, kein Schwein. was ich mich frage, ist, ob da gegen Ende endlich Moe Girls gestorben sind. Also, Ja, das. ich habe Und ein sie haben Review es nicht bis gelesen zum auf Ende Mail. geschaut. Nicht auf Mail, auf Anime News Network. Und die Review hat dem, glaube ich, eine 1 oder eine 1 minus gegeben. Also, Und ey. 6. Okay. Das weiß ich nicht. Also, Also Anime es News Network sollte man nicht trauen unbedingt bei sowas. Ja, die Kritiker sind nicht die besten da drauf. Aber ja, Kakurashi ist halt einfach nur Moe mit dem autistischsten Main-Charakter, den ich Oh überhaupt jemals ja. gesehen habe. Oh Aber ja. richtig auf die schlimme Art und Weise. Also. Also, wer denkt, dass Sei aus Evangelion autistisch sei, dann nein. Ja, die sieht halt einfach teilweise gar nicht wie Zombies. Ja. Ja, dadurch entstehen extrem dämliche Situationen. Ja, und Unwichtig, überspringen wir. ja. Ja. Hier, Moto, das war doch sauber beliebt hier, Boah, es war Umaru-chan. so schlimm. Es ist Watamote mit weniger Cringe. Hey. Nein, es hat überhaupt nichts mit Watamote zu tun. Es ist Es einfach ist, es, schlimm. nein, Nicht in es derselben zielt Liga, oder was? dieselbe, es zielt dieselbe Gruppe an, nur Nee, dass nicht in ich immer derselben gedacht habe, Liga. hey, wir machen den weiblichen MC cutesy und packen den Cringe raus, aber der Rest bleibt, Ja, aber prinzipiell. Watamote war wenigstens, also Watamote hatte wenigstens einen guten Hauptcharakter. Was? Nein! What? Nein. Okay. Raus hier! Aber Watamote war Relatable nicht ist so nicht schlimm. gleich Die gut. haben dasselbe probiert, Watamote und Himoto haben dasselbe probiert, nur Aber dass es hat nichts Himoto miteinander zu verstanden tun. hat, dass Cutesy der einfache Weg zum Ergebnis ist. Das ist Ja. das Einzige, was ist. Die haben einfach die gesamte Atmosphäre der Show einfach abgeändert, haben nicht mehr dieses Risiko eingegangen wie Watamote und sind auch dementsprechend nicht so hart auf die Nase gefallen wie Watamote. Ja. Beides Cancer, Ende der Geschichte. Watamote ist besser. Wer sich mit einem von den beiden Nein. identifizieren kann, der Ist sollte ein irgendwie. Loser, der sollte lieber Welcome to the NHK schauen und sich mit Habt ihr das Sato Video von identifizieren. Digibro dazu gesehen? Das war Nein. lustig. Naja. Ich denke mal, das ist so ein Fall von, da brauchst du dir das Intro bloß ansehen, dann weißt du, ob du es magst oder nicht. Das Intro ist schon extrem nervig, also ich würde mir Ja, den Anime ich noch fand's, Zeit, das es ist anzuschauen. unausstehlich. Also, Ja, ja. also im Internet wird dieses fucking Gesicht überall gepostet, wie Boah, einfach es jeder ist so Unterhaltung auf schrecklich, Twitch schaut. aber Deswegen egal. fantastisch ist. Ja. Fast so wie One Punch Man. Umaru-chan Yay. performt Aber bei One Punch Man Hatred. ist wenigstens unterhaltend, zum Wollen wir Beispiel. über das Revival von Dragon Ball Boah, ihr müsst reden? einfach 2 Minuten mal Nein, über One wollen wir Punch nicht Man über Lass mich mal Akagami no Akagami Shira haten. Yuki? Was? Das ist doch total langweilig. Shut Lass mich mal up. reden. Das cute Main Character schaut's alle. Ten Warte, out ich of möchte ten. gerade mal Die zweite Staffel Akagami kommt bald. Ja, noch mehr haten. Cuteness. Warte. Warte, über was redet ihr gerade? Über Akagami. Akagami. Ach so. Ich will es nur gerade mal haten, weil es so ein schlimmes Set. Ich weiß nicht, wie man mit einem mittelalterlichen Setting so schlimm umgehen kann. Ich meine, die haben einen Tag der offenen Tür im Schloss. Was zur Hölle? Ja, das ist So halt. geht's doch gar wie ein nicht. School Festival. Ist Also halt die tun so, als Animes ob für das eine Schule Kinder. wäre. Hallo? Kinder, naja. Also, ja gut. Es ist an die weibliche Zielgruppe gerichtet, deswegen ist es automatisch scheiße. Aber die tun so, als ob es eine Schule wäre, obwohl die in einem Schloss sind. Und ich finde das finde ich einfach respektlos gegenüber Teilweise dem respektlos eigenen gegenüber Setting. den guten Adel, den Nein, wir halt die Köpfe abhauen. dem eigenen Setting. Und das war zum Beispiel ein Grund, warum Also, ich Garo Hammer. mochte letztes Jahr, weil das halt so ein halbwegs realistisches oder sinnvolles Setting im Mittelalter hatte. Anders als Akagami no Shirayuki Hime. Die Ja, Anime deswegen. sind nicht mal in demselben fucking Genre. Das ist, also, dass Ja, das aber es Setting geht um überhaupt das übereinstimmt. Es geht Eben ums das Setting. Setting. Ja, Das Ding genau. ist das Wichtige. Das Ich Setting war der Grund. vergleiche auch Spice and Wolf nicht mit fucking Berserk. Also, Doch, tust du. Das eine ja, ist dann, ja weil auch du genau weißt, wenn du das machen würdest, würde rauskommen, dass Bison Wolf besser ist, also. God dang it, ey, das Wolf muss besser sein, der ist seine White Mart. Sag mal, ist das hier einfach nur der Trigger-Podcast, wo so die ganze Zeit irgendwie... Natürlich! Also, hast du jetzt ernsthaft erwartet, dass wir hier irgendwas Sinnvolles machen? Ja, okay, ich will nur kurz... Das ist so wie immer. Ein bisschen, also es ist jetzt nicht komplett lächerlich, am Anfang ist noch eine Situation, die tatsächlich im Mittelalter auch stattfand, nämlich, dass irgendwie ein Prinz Leute irgendwie dazu bringt, sie zu heiraten, aber ich glaube, normalerweise im Mittelalter würde man sich darüber freuen, weil dann ist man nicht mehr arm, aber die haut halt ab, weil sie eine Independent Woman ist. Und darauf stehst du und deshalb ist es ein guter Anime. Ja, deswegen, also da sagt sie so, oh, mein Dick, ey, rote Haare, kurz gemacht, sie rennt von Männern weg, zu mir. Zumindest das dachte ich mir das. Die ganzen Leute, die es mit Akatsuki no Yona verglichen haben. Ja, das ist sowieso mal, naja, also. Hat überhaupt nichts damit zu tun. Yona, die Hauptcharakterin, ist einfach so fucking nervig, weil die ist wie so eine Art, die ist echt so ein Shoujo-Main-Character, weil sie einfach, ja, sie ist warum reden typisch. Wir jetzt schon wieder über einen Anime, der vollkommen irrelevant ist? Das kriegt eine zweite Staffel, also so irrelevant ist es. Es nicht. Ist irrelevant. Der ist nur so relevant, weil wir ihn cute finden. Ja, ich finde sie cute, wenn sie nicht drin wäre bei der Anime-Shit. Okay, das ist so irrelevant wie Dragon Ball Super. Ich meine, alle waren voll gehypt, oh, Dragon Ball geht weiter, aber wer guckt denn den Scheiß eigentlich noch? Erzähl mal ganz ehrlich. Meine Normie-Freunde. Die fanden alle die Animationsqualität richtig geil. Sagten so, oh, sehen alle Anime so gut gehört, aus. Ich habe gehört, so, Dragon Ball Super soll richtig scheiße aussehen. Ja, das war der Witz dabei. Aber er heißt der Dragon Ball Super. Dann muss die Animation ja auch super sein. Es ist halt super schlecht animiert. Das. Es ist vor allem, was ist eigentlich die Zielgruppe von dem Scheiß? Die alten Dragon Ball Fans? Exakt. Ernsthaft? Ja, die wollen... Hallo, die gesamte weiß Serie. Einfach, wie sie Leute enttäuschen kann. Ich habe nicht einmal in meinem ganzen fucking Ding Dragon Ball Z gesehen und ich weiß, worum es geht. Es ist halt irgendwie, die haben die Filme halt rausgebracht, die haben ordentlich viel Geld gemacht halt, auch overseas, auch hier, eigentlich fast nur, ja okay, überall eigentlich. Aber deswegen machen die jetzt die Serie, aber der Plot der Serie ist einfach nur diese zwei Filme, nur halt ausgedehnt. Also die machen sozusagen den Plot der Filme nur als Serie, aber halt länger, mit Filler drinne. Das ist Dragon Ball Super. Klingt nach einem klasse Anime. Ja, und schlechter animiert, also. Und super Zeitinvestment. So ein klasse Fall kriegt nicht jeder hin, also. Aber ich muss schon sagen, die wissen, wie sie Geld verdienen. Ja. Kommen wir zu zwei Irrelevanten, können wir überspringen. Uchi Totoro ist wahrscheinlich das nächste, worüber man reden könnte. Ja, beste Anime der Season, aber trotzdem langweilig. Das macht Fun. Ich schaue es immer noch, also. Ja. Ich muss mal weitergucken. Es ist halt kein besonderer Shonen, aber es ist definitiv nicht total generic. Außerdem, der beste Anime der Season kommt erst noch. Eben. Alter, ich kann es sein, noch nicht mit Rambokitan. Sommer haben wir echt viel zu viel geschaut, ey. Fucking hell. Ja, und vor allem zu viel Scheiße. Das ja, also da kriege ich echt schon, da kriege ich schon Bedenken, wie viele von diesen Anime ich eigentlich gesehen habe. Also Uchi Totora ist ein netter Shonen, wenn ihr auf Shonen-Comedy steht, ein bisschen. Und das ist halt teilweise irgendwie cool. Aber jedes Mal, wenn ich das Opening sehe, denke ich mir so... Und warum sind die Kämpfe in der Serie nicht genauso? Ja, weil die beiden Opening-Versionen, die bisher raus sind, die haben so richtig geile Animationen bei den Kämpfen. Und dann der Anime selbst hat echt Bare-Bones-Animation teilweise. Mhm. Im Vergleich zum Opening. Deswegen ist es echt schade. Kommt übrigens auch eine zweite Staffel nächstes Jahr. Ja. Also kann man sich drauf freuen. Ist halt eine Retro-Manga-Adaption. Also wenn man drauf steht, dann... Hat man da ist hat man zumindest Spaß. Besser als der meiste andere Shit, der rauskam. Ja, das ist allerdings nicht schwer ist dieses Jahr. Rampo-Gitarren, etwas, das wir ziemlich schnell gedroppt haben, Markus. Ist das überhaupt nennenswert? Es ist Mystery, nein. I don't know. Nein. Alles irrelevant. Ich würde sagen, bis Nonon Biosi ist nichts mehr nennenswert. Hallo, Chaos Dragon. Chaos Bro. Dragon. Das war so geil. No. Also Nonon Biosi ist... easy der beste Anime aus der Season gewesen. Ja. Und das ist traurig. Nein, ist es nicht, weil das ein Best Girl ist. Das stimmt, aber mit riesigem Abstand. Oh, ja, ist halt eine entspannende Show und die Hintergründe sind extrem geil gezeichnet. Die ist Best Girl auf Anime. Ich mag... Easily. Okay, lass mir das mal stecken, gerade mit den falschen Waschbären pfeifen. Kann pfeifen, kannst du das? Nein. Siehst du? I rest my case. Ja, das Gute heißt an der zweiten Staffel, es ändert nicht großartig viel, aber macht auch nichts schlimmer. Es ist noch mehr von der ersten Staffel und die erste Staffel war toll und Ich fand's in, naja, Alles, so nachdem man okay. jemals gefragt hat, War wenn man entspannend und Biori. es ist halt eine Moe-Show mit, ja, Mit null Inhalt. mit Nostalgie-Effekt, weil, Hast du schon mal eine Moe-Show mit Inhalt geschaut, Lassig? Ja, Angel Beats. Tamako Market. Okay, Ich habe ja noch den Tweet darüber Discussion gemacht, von beendet. wegen, Tamako Marco Market bringt einem zumindest was über Sklaverei und Diskriminierung in der Öffentlichkeit total. bei. Was? Ja. Ah, Ja, der macht kein das. Scheiß. Was laberst Also, du? dann singt dir Nonon Biyoshi halt was über das japanische Land nebenbei. Das ist auch toll. Ja, also es ist zumindest entspannend und die Welt ist schön und man denkt nicht dran, dass man irgendwie einen Job braucht, weil egal, das sind jetzt meine Probleme, aber Das war's eigentlich auch das war's auch, soweit. glaube ich, von dieser Season. Außer Nein, Bikini Catch 'em Crowd Warriors. ist cool. Catch 'em Crowd Was ist halt. Asen cool findet, ist ja eh immer so eine Sache, ne? Ja, Also ich habe nur Schlechtes ich darüber find's gehört. cool. Ja, du das Original nicht kennst wahrscheinlich. Na, Catch 'em Crowd finde ich einfach nur unterhaltsam. Ich habe den zweiten hier noch nicht geschaut, aber ich habe beim Original reingeschaut. Ich habe es irgendwann auf On Hold gesetzt. Aber sowas kriege ich auf meine Liste auch nicht ein. Nur das, was ich gesehen habe, war bisher echt in Ordnung. Ich habe Also. nur gehört, dass die haben aus einer halt, Gatchaman Crowd soll irgendwie so eine Art Power Rangers Show gewesen sein und die haben halt irgendwie die Anime-Adaption verändert halt so viel von dem, dass es irgendwie schon lächerlich wird. Habe ich gehört, das ist alles, was ich darüber weiß. Also. Ursprünglich war Gatchaman Crowds, glaube ich, aus. Oder es hieß, glaube ich, nur Gatchaman. Das war ein Anime Ja. aus 1973 oder so. Anime. Ja, auf jeden Fall war es ziemlich Was sagt ihr easy. dazu? Es hat doch jeder. Es gibt doch eine Show, die man natürlich geschaut haben muss. Ich meine, jeder von euch hat bestimmt Bikini Warriors geschaut. Ich meine, Queen's Blade steht auf all unseren Top-Listen. Natürlich. Ich habe Queen's Blade nicht geschaut, weil ich Gar nicht. Würde habe. Ja, wen fandst du denn am besten bei Bikini Warriors? Ich hab keine Ahnung, ich hab's nicht geschaut. Ah, Wurde mir ich fand ja angekündigt. hier Boah. Dark Elf am besten. Du hast Okay. dich gerade geoutet, das ist dir schon klar. Also steht's auf Ich meine, Als ob ich das geguckt hätte, ich habe bloß yo, da drauf hey, geguckt und ich hab mir die. Queen's Blade geschaut und ich meine, Luna Luna ist der Anime-Charakter, der wirklich jeden einzelnen Fetisch, den du dir vorstellen kannst, in einem einzigen Charakter zusammenfasst. Puh. Also, hey, Bikini Warriors hat das nicht, also dementsprechend ist es schon mal schlechter als Queen's Bikini Blade. Rollers hat noch nicht mal Namen. Bikini Warriors hat keine Luna Luna und da hört's schon auf. Nächste Ja, Season. alles klar. Herbst. Herbst. Beziehungsweise die jetzige. One Punch! Hm. Hat die Anime-Industrie gerettet. Und jetzt Nein. geht's wieder in die Golden Age Alter, zurück. Ja. das hat fast einen Score von 9 auf Mal. Ja, Ich schon meine, ein es bisschen. macht fucking viel Meisterwerk. Fun, aber ich weiß ja nicht, ob das gerechtfertigt ist. Das ist halt, wenn man nur nach Nein, die Antwort Subjektivität ist wird. nein, es ist nicht gerechtfertigt. Es ist fun, das war's. Ja. Es hat einen ganzen Score mehr als Usumma Zusammen. Oh, also Eineinhalb das sogar. kann nicht sein. Ja, weil Ich. Uzumatsu-san irgendwie nicht so viele Das Leute anspricht. ist zu retro. Der Arztteil sieht nicht Ja. genug Anime aus. Naja, Arztteil ist der beste aus dieser Season wahrscheinlich. Ja, aber die Und Leute aus dem wollen Jahr. keinen einzigartigen Arztteil. Die wollen Ja, einfach gut, denselben das Arztteil stimmt. immer. Die Die wollen halt wollen Anime haben, ja. Kein Anime. Cartoon. Und wenn Ja, es nicht aussieht dann wie Anime, dann ist es Also kein mein Anime. Anime. Also Sollen sich 13-Jährige, die Astro Boy wollen ja cool angucken? sein mit Anime und nicht uncool mit kindischen Cartoons. Sollen sich Also. mal Astro Boy angucken, finde ich, ja. Also One Punch Man, da habt ihr den Plot im Namen. Das ist Wenn ich richtig. das gefallen würde oder ihr das lustig finden würdet, schaut's. Ansonsten bleibt Und weg, falls weil. ihr Gurren Lagann noch nicht gesehen habt, schaut lieber das. Ja. Oder Ja, Inferno stimmt. Cop. Oder Was? Ja, klar. Ninja Slayer. Inferno Cop ist besser, also. Inferno Cop Ja, ist ja Inferno doch Cop einfach ist ein einfach objektives besser als Meisterwerk. Ninja Slayer, weil es nicht so lang ist. Allerdings habe ich ein Ja. bisschen Bedenken bei One Punch Man. Ich meine, jetzt so weit kommen die wahrscheinlich nicht nochmal jetzt hier in dem Anime, aber ich habe gehört, der Manga wird ab einem bestimmten Punkt einfach ein Fighting Shonen. Und da frage ich Ist mich doch ein so. Fighting schon. Die Nicht. Comedy wird auch immer weiter zurückgeschraubt. Ja, Schon aber. jetzt. Welche Comedy? Also noch mehr ein Fighting Shonen, als Die es jetzt schon einzige ist. Comedy, die One Punch Man hat, ist, er hat eine Glatze, darüber macht sich ja lustig, und wir Ja. haben ziemlich wackige Heroes, wie beispielsweise hier den schwulen Typen, der ein S-Klasse-Hero ist und gefangen Aber ist er und immer One mit den Punch anderen, sie, das ist der mit Witz. den Ja. Gar-Helden flirtet und so Geschichten. Ja, der Das ist Witz die ist eigentlich. einzige Comedy, die existiert. Aber Alles wenigstens andere sind gibt's die nicht. Kämpfe von, wie heißt denn der Cyborg da? Genau, oder wie der heißt. Genau, von Genos. Genos. Da, die Kämpfe sehen immer verdammt geil aus, Ja, die muss sind ich einfach sagen. lächerlich überanimiert. Das ist Ja. alles. Ich würde Ja. nicht mal sagen, dass es. Ich meine, es sieht gut aus, klar, aber es ist so weit Es übertrieben, dass ist es halt einfach halt. ein Fun-Shonen. Ja, Ende. gut. Es hat nicht viel Bullshit in es, weißt du, einfach Richtig. nicht. Ich meine, es gibt eine Loli, aber das war es danach auch schon. Boah, die Lolli ist so schlimm. Das hat mir die letzte Folge echt ruiniert. Da tun die einfach eine Tsundere rein. Das ist echt, Tsundere jeder Lole, Anime wird Loli. ruiniert. Ja, Jeder 9 scheiß auf 10. Anime. Ich hasse sie auch, aber naja. Kommen wir zum Anime, der ein bisschen, Tut den ich ehrlich zu gesagt ein Stop bisschen mehr Money mag. Loving. aber nicht wirklich objektiv. Aber Noragami, zweite Ja. Staffel. Ja, zweite Also wer Staffel. die erste Staffel geschaut hat und die schon mochte, der wird die zweite Staffel lieben, weil. Ja, die haben halt die cutten den Bullshit mit den scheiß Bengel und Oh, fokussieren in der sich halt zweiten nur. Staffel hast du halt tatsächlich irgendwie Plot, der vorangeht und halbwegs Charakterentwicklung, was ich Ja, der Main persönlich Character ziemlich hat eine interessant Entwicklung. finde. Und Ja, hat seine das hast du in der Vergangenheit, wo ich den ersten einen. Staffel nicht so sehr Ja, gesehen. in der ersten Staffel war das Problem halt, dass sie einfach ab der Hälfte aufgehört haben, dem Manga zu folgen und einfach dann. Diese Bengel-Arc war halt komplett Anime nur. Das war halt von denen halt irgendwie reingesetzt, damit die ein Okay. Ende haben. Aber Noragami, die zweite Staffel hier, geht halt, folgt dem Manga nur und da hat man halt echt coole Kämpfe Und teilweise die und. Staffel hat mit Abstand das beste Opening der Season. Glaube ich dir Who nicht, the aber. hey, Kids? Oh doch, das Opening ist der Hammer. Ja. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Es ist halt auch fun wie One Punch Man, nur halt ein Ja. bisschen ernster stellenweise. Ja, es nimmt sich halt ein Ein bisschen bisschen ernster, aber. ernster. Ja, es hat immer noch Comedy. Es ist halt echt ein Ja. Shonen irgendwie. Aber ich glaube, ich weiß überhaupt nicht. Ja, Aber es ist ein ich würde Shonen. sagen, es ist einer der besseren Shonen. Ja, es hat halt auch nicht viel Bullshit. Es gibt keine Loli, es Richtig. gibt keine Tsundere und ja. Da Halt all fehlt diese dir dann Dinge. das Beste. Ach, shut up, Asen. Also ein Shonen ohne Bullshit Vote-Kick. ist mal mindestens 5 von 10, sage ich mal. Aber 6 von 10 würde ich es, glaube ich, eher geben. Ein Aber, Shonen ja. Bullshit ist ja 3 von 10 eigentlich. Aber naja. Hä, Also was? der nächste Anime, über den wir sprechen müssen, ist Haikyuu. Und da kann ich dir was zu sagen. Sportanime ist langweilig. Ey, halt Ja, die. und Ja, okay, es schlechter ist langweilig. Scheiße. Haikyuu macht sich so Wie viele lächerlich in Anime hast du dem. jetzt gerade übersprungen? Ah, der, okay. Die So ein sind alle scheiß Anime. scheiße. Warte, ich muss noch was über Cavalry sagen. Ein geiles Opening, sowas. Light Novel Adaptation, also shit. Okay. Haikyuu macht Haikyuu. sich echt lächerlich, indem sie einfach versuchen, Character Development und Symbole reinzubringen. Und das. Symbolik. Sport, Sport, Genau, Sport. Symbolik, genau. Symbolism. Es ist lächerlich. Also Das ist ist ein Symbolik, also Sportanime. sie fassen Bälle an und das ist so eine Symbolik für das Ne, Ninja also. Balls. Sie werfen Nein, das Bälle. meine ich nicht. Sie Es spielen mit werden Bällen. einfach irgendwelche Ja. Metaphern reingebracht. Sowas wie, keine Ahnung, sie Die sind die Charaktere sehen Sklaven. absolut beschissen aus, wenn man mich fragt. Ja, aber die Kämpfe, also ich finde, ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, keinen Volleyball-Anime, der sonst so gut Aber animierte. es ist Und Volleyball. gibt es einen anderen Volleyball-Anime? Ja, es gibt Nummer 7, heißt der, diesen, wie heißt der auf Deutsch? Mila Nummer 7? Superstar? Ja, auf Es Japanisch heißt ist der Number 7. Sport, also wenn ihr Sport mögt, dann mögt ihr Ja. wahrscheinlich Nein, Haikyuu. nein. Guck Es mir ist auch das im an. Prinzip dasselbe wie hier dieser Basketball-Anime oder Aber dieser besser. andere Scheiß. Aber besser, weil Weil Volleyball dir die besser ist als Sportart Basketball. besser Es gefällt. hat schon einen Sport im Namen, was wollen wir da großartig Du erzählen? findest Volleyball besser als Basketball? Im Anime zumindest, ja, eigentlich Er hat auch Bias, Boah, wir haben es nach doch vorhin beides noch. ist uninteressant. Wir haben vorher im Podcast noch darüber geredet, er hat Bias zu Handball. Also, okay, Return of Kings, da haben ich und Markus haben es nicht mal angefangen, weil wir uns so gedacht haben, hey, Weil der Film irgendwie. schon so langweilig Ja, wir war. hatten die Weil die erste erste Staffel. Staffel schon langweilig genug Ja, die Ja, erste die erste Staffel war Staffel war schlimm. furchtbar, aber wir hatten nicht so gut uns dran erinnern können, haben gesagt, vielleicht könnten wir Vielleicht wieder gefällt uns reinkommen. der Film und dann schauen wir das. Ja, da haben wir den Film gesehen und wir sind fast eingepennt. Und das war echt furchtbar. Also. Irgendwie haben da die Pretty Colors auch nichts Ja, ausgemacht. teilweise schmeißen die einfach irgendwelche Farbfilter hinein und denken, das sieht schön aus. Also, so toll ist Hat es. Digibro dazu ein Video gemacht? Gute Nein, glaub nicht. Frage. Wäre Glaub zumindest nicht. sein Gebiet. Ja. Farben stellen die Backstory in einer tiefgründigen Art und Weise dar. Hallo, habt ihr nicht die K-On!-Analyse gehört? Also, der hat echt Ahnung. Sakura, Sakura-san. Sakurako ist irgend so ein Fetisch-Anime für Knochen, I guess. Und Ich habe Würste. gehört, das ist eher sowas wie hier diese Bones-Serie in Anime-Form. Real-Life-Serie, kennt Ich ihr glaube nicht, dass nicht? du die beiden wirklich vergleichen kannst, aber ich habe ihn mal runtergeladen, weil er einfach Mystery ist und ich ja sowieso ein Sucker für Mystery bin. Aber machst du nicht Aber Perfect Insider runtergeladen? Das ist doch auch Na, hier. Perfect Insider ist ein Masterpiece. Ja, ich liebe es. Da hast du nach spätestens 6 Folgen keine Lust mehr. Ja, ich Okay, gut. glaube, du kannst es nicht mal betrunken schauen, das ist so Okay, mache scheiße. ich. Mache ich. Okay, überspringen wir mal Danke für den zu. Tipp. Lass mich kurz eine TXT öffnen. So, dann können wir jetzt Warte. alles Marco überspringen quatscht bis Bullshit zu in Attack on Nintendo Titan und Junior TXT. High. Du hast Eben, Perfect Insider selbst nicht Monogatari gesehen. interessiert eh niemanden. Ja, wir Halt's überspringen Maul. Das bis. ist Anime of the Year. Wir Ach, überspringen shut up, jetzt zu Asen. Attack on Titan. Selbiger, Nein, Mijojo, ich ich meine, okay, bezweifle Obare es. Monogatari, es hängt sehr viel davon ab, wie das Asen, Finale jetzt hör abgeht. auf. Nein, Bei natürlich nicht. Monogatari. Du hast keine Ahnung. Du hast nicht mal geschaut. Du hast gar Ja, kein aber Anspracherecht. du redest jede. Naja. Ja, weil Obare So oft, wie Monogatari du auch jedes über Jahr vorkommst. Monogatari redest, ist das vollkommen egal. Da weiß man sowieso Ja, alles drüber. genau. Da braucht man Also es nicht mehr selber schauen. reden wir jetzt über Attack on Titan Junior High. Was mit Comet Lucifer? Das ist auch ein Was ist mit Heavy Meisterwerk. Object? Das ist ein Meisterwerk. Was mit Heavy Object? Wir haben jetzt Episoden übersprungen, das geht nicht. Ach, die Sachen sind alle scheiße, also überspringen wir sie. Ja, das ist alles schon besser. Aber als Shigeki no Kyojin von wegen Highschool Bullshit. Das ist 10 out of 10. Warte, ich will kurz meinen Senf zu Wademono noch ausmachen. Ja. Es lügt ein bisschen an mit der Beschreibung, weil an sich passiert gar nichts. Ja, an sich hast du einfach jede Folge lauter Girls, die im Badehaus sitzen. Und ja. Dann ist die Folge vorbei. Und der Hauptcharakter kommt viel zu wenig vor, dafür, dass er der Hauptcharakter ist. Ja, stattdessen kommen Badehäuser gerne vor. Ja, die sind halt die ganze Zeit, man denkt so am Anfang, dass irgendwas passieren könnte, weil die irgendwie in eine andere Stadt reisen, aber dann bleiben die einfach in dieser Stadt die ganze Zeit und leben in einem Badehaus. Und das war's. Wow. Ja, ich frage mich echt, wie das mit den Visual Novel Adaptation sein kann, weil was macht man in diesem fucking Visual Novel dann die ganze Zeit? Du badest, da schwimmst hin und her. Ja. Kannst ja mal Asen fragen, vielleicht liest er oh, das für fuck. Dich. Oh fuck. Nein, frag lieber nicht. Lass es. Zum nächsten. Shingeki Kyojin Shugaku. Middle School Attack on Titan. Ja, ja, ja. Zwei Episoden ist es witzig und danach wird es halt immer samey. Ja, aber wenn ihr den Manga gelesen habt, weil ihr nichts Besseres zu tun hat, als den Attack on Titan Manga zu lesen, hat es in jedem jeder Folge Spoiler und Referenzen und was auch immer an irgendwelche Sachen, die in Attack on Titan passieren. Das macht es besser? Das ist ein sehr nützliches. Nein, macht es nicht. Dass wir das geklärt haben. Okay. Die Referenz also zumindest Anime, weiß ich jetzt, was passieren wird in Attack on Titan 2. Ja, was denn? Da kannst du es hier überspringen. Hey. Ich meine, wenn Sachen passieren, dann weiß ich, welcher Charakter wahrscheinlich sterben wird und was so ungefähr passieren wird. Damit kann ich so sagen, ist es voll predictable, weil ich wusste, was passiert ist und dann kann ich die Fans. Ich weiß nicht, wieso ich das so lustig finde, aber den einzigen Joke, auf den ich noch anspringe bei Shingeki hier, Parodie, bla bla bla. Wenn Eren einfach schreit, ich will alle Titans umbringen. Das macht er. Ich will es auch nicht. Ich finde das immer noch lustig. Das ist einfach. Ich fand es halt im Anime schon so lustig und das erinnert mich halt immer daran. Also, wenn nichts anderes macht, dann halt irgendwann zu der Parodie von sich selbst, ne? Ja, aber das Lustige ist ja, Attack on Titan Fans, die tatsächlich Attack on Titan mögen, weil es gut ist die oder so. Die mögen die Parodie nicht, was ich echt lustig finde. Wobei Parodien meist besser sind als Attack on Titan selbst. Ja, weil ich habe unter dem Opening auf YouTube habe ich einen Kommentar gesehen und da hat der Typ, das hochgeladen hat, gesagt, oh, wie können die es wagen, dass die so Scheiß machen anstatt neue Season. Ja, Attack on Titan Fans solltest du nicht nach Anime fragen. Also. Ja, also ja, weil sie nur Attack on Titan gesehen haben wahrscheinlich. Und Sword Art Online. Ja, richtig. Und Overlord und Shimoneta und... Naja. Konkret. Nun gut, kommen wir zum Style over Substance dieser Season. Das beschreibt es ziemlich gut. Ich habe tatsächlich heute die ersten beiden Folgen davon gesehen. Und das Lustigste war, dass bevor ich es geguckt habe, überall stand, boah, es ist voll schwierig, mit der Story mitzukommen. Man muss richtig aufpassen, das versteht man nicht. Deswegen habe ich gedacht, das wäre so wie Bacano, dass man die ganze Zeit komplett geskippt wird. Aber es war einfach in einer Folge sind zwei Zeiten. Einmal, was jetzt passiert und einmal, was später passiert. Da habe ich mir gedacht, wie können die Leute da nicht mitkommen? Ja, deren Ansprüche sind auch höchstwahrscheinlich nicht gerade die höchsten, sag ich mal, was Story-Komplexität geht. Ja, wie soll Bones bitte schon irgendwas hinbekommen, außer Sanosagami. Ja. Und Solita. Fullmetal Alchemist Brotherhood? Space Dandy? Ja, okay. Space Dandy habe ich nicht geschaut. So ein bisschen was Space Dandy. Space Dandy ist tatsächlich... Hey, The Dandy. Ja, aber das kann nicht dieses Jahr. Ja, jetzt kann ich dieses Jahr. Complete Revolution ist halt echt... Zwei Episoden schauen, ihr habt den Style gesehen. Okay. Boah. Marco, dein Essen wird kalt. Wo mein Essen? Ja, also ich... Okay, ich bin kurz stumm. Qualität pur. Essen wird kalt. Nun, während Igeljäger sein Essen holt, weil es immer dieses Real Life, ne? Eben, echt ätzend. So, da sowieso kommt irgendwas Relevantes noch? Ach ja. Valkyria Drive. Valkyria Drive und Osomatsu-san wie und Yuzu Yuzu kommen. Wie konntet ihr bitte Gundam überspringen? Oh, halt die. Nein, mehr die Gundam ist immer. Halt, du hast keine Ahnung, Knogger. Mehr Gundam ist immer gut. Ach, Asen. Ja, gut. Ich meine, wie viele hunderte an Folgen haben wir in verschiedenen Gundam-Staffeln mittlerweile und es müssen immer mehr kommen. Gundam ist cool. Na, aber dieses Gundam vielleicht eher weniger. Okay. Weil es neu ist. Nee, schon allein sein. Wegen dem Titel, und das reicht eigentlich. Gundam? Das impliziert schon, dass es Edge pur ist. Genau. Das aber es geht nicht drum, es geht um Mecha, wen interessiert der Rest? Ja, da kannst du auch bessere Mechas gucken, zum Beispiel ältere. Zum Beispiel Gurren Lagann. Nee, Gurren Lagann ist ja kein Mecha wie Natürlich ist Gundam. Gurren Lagann Mecha. Ja, aber nicht wie Gundam, es hat überhaupt nichts mit Ja, du Gundam kannst zu. generell, es gibt nicht, du kannst nicht einfach Mecha-Anime miteinander Ja, vergleichen. es gibt die Ich meine, richtig, es gibt Gundam. die Militärmechas und es gibt die Fun-Mechas, Ja. sowas wie zum Beispiel auch in den 60, wann war es, Ja, und nee, dann gibt es 60er? Ausläufer 60er meine ich. wie Neon Genesis Evangelion und sein kleinen Bruder Ram, wie auch immer der Persephone? Scheiß-Anime Bei Ja. 6? Persephone. Naja, Ich auf meine, jeden Fall Gundam, Valkyria Gundam ist Drive. ziemlich, wenn du nach einer reinen Mecha-Erfahrung gehen willst, dann ist halt Gundam der Go-To. Ja, aber nicht diese Season, also nicht dieser Ja, nicht Teil. diese Season, aber Gundam generell als Franchise. Ich meine, wie viele hunderte Ja. Staffeln an Gundam haben wir gefühlt? So. Okay, Ja. Valkyria Drive als nächstes. Valkyria Drive habe Weil ich eine Episode geguckt, die ersten gesehen. beiden Folgen. Ne, wir haben zwei Unzensiert. geschaut, Marco. Was? Ich War glaube, ich wir ja haben zwei betrunken? geschaut. Ja. Okay, dann Es weiß ich war es nicht mehr. großartig, ein Meisterwerk, echt Also, unglaublich. die machen sich geil und dann kämpfen die und das ist richtig Das cool. ist so lächerlich. Was braucht man mehr? Ja, Ja, Shoujo Ai. immerhin sieht's Ja. nach High Budget aus. Vor allem, dass da Shoujo Ai steht, ist lächerlich, weil es kein Shoujo Ai ist, sondern Yuri. Was Ja, Shoujo eben. Ai ist. Gut, schön, dass wir es Und geklärt es haben. gibt sogar eine Subgroup, die unzensiert die Version, die Episoden hochladen, also. Ja, ich habe die unzensierte Version geguckt. Von Kommi. Ei, das ist interessant zu hören. Also kannst du ein bisschen sehen, yay. Ja, aber was soll man Also darüber sagen? unzensiert kann man es sich anschauen, ansonsten verpasst man alles, was irgendwie relevant ist. Das stimmt, wirklich, ja. Aber ist Ja. trotzdem langweilig, also. Als nächstes wäre Hidano Aria, was Unwichtig. extrem shitty aussieht, aber das Juri Opening. Juri, Juri Warte, Juri nein, warte, 3. das Opening ist von Nano, also ist ein geiles Opening, schaut es euch an. Ja, Yuri. Oh, bei Hidano Aria steht Shoujo Ai. Stimmt das denn? Keine Ahnung, ich hab's Das nicht weiß gesehen. niemand. Ach Ich hab nur das Opening Mann. gesehen. Okay, Juri Juri hat aber auch Shoujo Ai, also. What the hell? Yuzu ist eine Moe-Show Ist mit mein Lieblingsanime aus dem kleinen, Jahr, ehrlich süßen gesagt. Lesben. Und ja, Mein und Lieblingsanime aus dem Jahr. die strichen diesmal fast komplett die Comedy in der dritten Season. Keine Ahnung warum. Doch, Naja. shut up. Ja gut, ist länger her, Die dass ich es gesehen habe. Repetitive Comedy ist nicht mehr drin. Boohoo. Ich habe jetzt nicht mehr Aber. die Reaktion von der Weißhaarigen, die ständig darüber fantasiert, wie die irgendwie lesbische Sachen machen. Ja, zum Glück nicht. Ja, das war echt Was? nervig, das war Was? schrecklich. Ey, ihr seid. Ihr habt Shit. Ihr habt echt. Das ist Diese das Best Girl. Fantasien Haltet die Klappe, das ist das Best waren Girl, ja? nervig. Das Nervigste an der Serie. Da war Was? es lustiger, Ey, als also. Akatsuki gefühlt dreimal Ne. vergewaltigt wurde. Ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung von Juri Juri. Ihr seid Juri Juri Casuals. Also, ne, es Ja, geht wir gar schauen nicht. es wegen dem Juri Juri Moe-Aspekt, ist also der schon. beste Anime aus diesem Jahr. Nein, ist nicht. Also mein Lieblingsanime aus dem Alter, Jahr. das hier wird Von noch daher. katastrophaler mit Gintama hier, glaube Du ich. ätzender Yuzu-Yuzu-Elitist. Ja, Ja, total. genau. Also Megaknocker hat mich richtig heiß gemacht auf Yuri Yuri. Ja, Da bist du also enttäuscht. Standard. Die sehen ja Ja, nur alle ja. aus wie 10. Also Also machst du sie dann. sind in der Middle School oder so. Osomatsu-san ist mit Abstand die beste Show der Season. Die erste Ja, Folge ist ziemlich natürlich wegen shitty. Harem Monogatari, ich meine, Comedy und so, ne? Wer braucht schon Osomatsu-san Monogatari-Asen? Ja, die Leute, die sich dafür interessieren und Das ist was für tatsächlich drin sind und Fanboys. hassen nicht. Ach, halt's Maul. Das sind keine Ahnung. Triggered. Ich meine, ich versuche Osomatsu-san. ja. Ich merke das ja schon, wenn ich jede Woche von wegen mit Marco schaue, von wegen, der einfach keine Ahnung hat, welche Charaktere eigentlich gerade auftreten. Da weiß ich schon, wieso man Keine Rolle den spielen. Anime. Das ist nicht richtig. Das ist Lass genau es der uns Punkt. stoppen, Die lass uns hier Charaktere stoppen. Wie viele spielen Stunden haben wir tatsächlich gestern eine darüber Rolle. geredet? Sondern wenn man Ja. aufgepasst hat, keine Scheiß-Folge, Ahnung hat, was dieser ganzen Show vorgeht, natürlich findet man dann Scheiße. Asan. Wie lange haben wir darüber letztens geredet? Zu lang. Nicht lang genug, Hier hören Sie offensichtlich. Asen, redet über Monogatari. Wow. Okay, können wir jetzt Willkommen. über Osomatsu-san reden, was der beste Anime des Wir haben Jahres war, Kobapon über. objektiv. Achso. Es hat einen originellen Artstyle dafür, dass es halt heutzutage rauskommt, wo man sich Und irgendwie die überhaupt nichts mehr Witze sind traut. großartig. Ja, Die die Witze sind Referenz. echt großartig, nach der ersten Folge zumindest. Die erste Folge war auch Um genial. noch Die erste einmal. Folge war ziemlich meh. Also Also sorry, meine. aber die war unglaublich. Also das. Wenn man alle Ja. Anime kennt, die halt in der ersten Season, Nein, ersten das Staffel, ist, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach Season Staffel. unlustig, wenn, oh, es ist jetzt aus dem und dem Anime geklaut. Haha, lustig. Das ist halt einfach nicht lustig, wenn du einfach irgendwelche Lach darüber, Sachen dass sie referenzierst. bei dem Shingeki-Anime einfach nur schreien, ja? Also ich habe nicht hohe Ansprüche für Comedy. Ja, ich merke schon. Ja, also du kannst mich nicht verurteilen für meinen Comedy-Geschmack, Doch, Junge. kann ich. Soll ich mich Der irgendwie. Comedy-Geschmack ist shit. Soll ich jetzt lernen, Objektiv was schlecht. witzig ist oder was? Ja, natürlich. Genau. Ja, total. Geh mal in die Humorschule, Junge. Ja, gibt es. Man kann, glaube ich, Comedy oder so studieren, bestimmt irgendwo. Wow. Ja, auch in Trier. Was weiß ich, man kann ja Japanologie studieren, also wahrscheinlich auch das. Ist wahrscheinlich viel mehr wert, also. Kannst du wenigstens noch Komiker werden oder so. Genau. Kannst du kalkulierte Witze machen auf Stages und so. Und Osomatsu-san. Osomatsu-san ist witzig, es ist halt, keine Ahnung, witzig ist halt echt subjektiv, aber es ist halt, hat diesen Retro-Art-Style, was also, auch ziemlich rettet, sag ich mal. Ich finde, es hat noch so ein bisschen so eine hat diese Prise Originalität, sag ich mal. Ja, ja, ja, und es hat auch ein bisschen Substanz. Also zumindest in der, dass es immer noch eine Parodie von bestimmten Sachen ist, nur nicht mehr von bestimmten scheiß Anime, sondern halt von allgemeinen Tropes und sowas. Also ich habe ja schon, war es in diesem Podcast, als ich das erwähnt habe, mit der Krimi, mit dem Krimi-Teil, den fand ich ziemlich genial. Also sowas, ansonsten erinnere ich mich irgendwie an nichts mehr, aber der Krimi-Teil war gut. Das ist an sich sticht es einfach nur heraus, was nicht generic ist. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt. Beste Anime des Jahres. Na, Jojo. Okay, beste Jojo Originaler. Ist nicht aus diesem Jahr. Doch. Das Ende. Nein. Na, warte, nee, die zweite Hälfte der dritten Arc hat in diesem Jahr angefangen und geendet. Ja, die zweite Hälfte, aber es geht um Anime, die dieses Jahr gestartet sind. Und das ist. Sonst wäre es bei mir auch Juri Juri. Zählt aber. Also, weißt du, fuck off. Sorry. Das nächste hat irgendwie ein extrem kawaii Ending. Mehr weiß ich auch nicht drüber. Alles, was danach kommt, ist extrem unirrelevant. Nein, Garo kommt. Ja, Garo. Und darüber muss ich reden, weil das ist so enttäuschend. Sag ich doch unirrelevant. Schaut auf. Ich muss meinen Schmerz hier verteilen. Ja, weil das ist echt schlimm. Heul doch nicht rum. Die erste Season war so cool und die zweite Season ist nicht cool. Also. Möchtest du dich an meinen starken Arm lehnen und weinen? Ja. Der Arm, weißt du, da hat man irgendwie teilweise einfach episodische Folgen, wo einfach irgendwie nichts wirklich relevant ist, und hat man teilweise einfach diesen komischen Typ mit den Narben da hinten im Cover, der irgendwie ganz böse ist. Aber dann, weißt du, dann denkt man sich so, der ist doch hier der Böse der Serie, aber irgendwie macht er auch nichts, was irgendwie relevant wäre, weil der macht dann einfach Dinge, die in derselben Episode wieder resolved werden, also macht es auch keinen Unterschied. Ja. Das Opening ist ziemlich cool, weil es von Jam Project ist, I guess. So wie das One Punch Man Opening. Es ist nicht so wie das One Punch Man Opening, aber es passt halt zum Setting, I guess. Jetzt aber das One Punch Man Opening ist auch von Jam Project, meinte ich damit. Ja, aber der Style ist komplett anders, als wie die das singen halt. Ja, keine Ahnung. Garo ist, also wenn ihr Garo die erste Season mochtet, dann tut euch einen Gefallen, schaut nicht die zweite. Ja, stimme ich zu. Wartet lieber auf die dritte, kommt bitte. Sonst gab's nur noch, was gab's? Nichts Nennenswertes. Doch, Digimon. Peeping Live habe ich gehört, soll gut sein. Das ist das Opening von Bradio, oder wie heißen. Deswegen kenne ich's. Aber also Digimon kam auch noch. Bradio hat das Opening zu Death Parade gemacht, deswegen Peeping Live. Ja, zu was noch? Zu Peeping Live meinst du was? Ja. Was? Oder? Meinst du jetzt gerade dieses CG-Show? Bradio hat das Peeping Live Opening gemacht, ja. Ja, meine ich doch. Ja, also. Wirklich? Die Band, die auch das Death Parade Opening gemacht hat, ja. Ja. Hä? Naja, ich habe vom Keeping Live irgendwas gehört, dass es gut sein soll von irgendwelchen komischen Ninotaku-Leuten. Also habe ich nicht das Vertrauen daran. Ja, ich habe bloß das Opening gesehen und das war fun, aber irgendwie wollte ich mir die Show dann doch nicht anschauen. Naja, das sieht mir zu. Also, ich hasse schon CG, da brauche ich nicht die gesamte Serie sehen, die noch Low Budget hat und komplett in CG ist. Also irrelevant. Ja. Damit sind wir wahrscheinlich am Ende des Jahres. Wir können ja mal. Was war denn? Nein, also einerseits, uns fehlt noch der Girls und Panzer-Film, aber den hat noch niemand geschaut. Ja. Irrelevant. Vollkommen egal. Nein, das ist nicht irrelevant. Ist es. Aber wir können ja schon mal eine Preview auf die nächste Season machen. Ja, würde ich auch vorschlagen, aber davor müssen wir natürlich noch ein Anime of the Year küren. Welche die beste war. Genau. Also, das schlechteste dieses Jahres. Sommer. Du meinst die schlechteste Season? Nein, genau, schlechteste Season. Sommer, ich glaube Frühling und Sommer sind da ungefähr gleich auf, aber halt im Frühling haben wir noch Jojo. Also Frühling kam wenigstens noch Ninja Snare. Ja, warte, weißt du, Sommer hat halt Non-Biori und Frühling hat Jojo, also ist halt. Ich würde Winter sagen, weil das hat Tokyo Ghoul Red A. Ach, stimmt, ja. Winter hatte wenigstens noch so Dinge wie Death Parade. Ja, was. Das war zumindest entertaining. Winter hatte Yuri Kuma Arashi, den besten Anime des Jahres. Herbst würde ich eigentlich sagen, weil da gab es nicht mal sowas wie Gangster oder so, weil da gab es eigentlich gar nichts, was irgendwie nur ein bisschen unterhalten war, außer One Punch Man und Noragami. Ich würde sogar sagen, Herbst ist die beste Season des Jahres. Herbst ist die beste Season. Zumindest ist ein Mustang One Punch Man. Dann habe ich noch mein Haikyuu Yuri Yuri. Okay, also Herbst ist wirklich die beste Season. Ja, ich hab zumindest was die Quantität angeht, hast du im Herbst die meisten Serien, die noch entertaining sind. Entschuldigung, ich habe gerade irgendwie. Wir sind schon im Winter hier, weil Winter eigentlich schon ist. So vom Wetter her, aber. Okay. Ja, vom Wetter her ist es auch immer noch 12 Grad draußen. Ich wollte doch mal sagen, weil das ist die beste Show, eine fucking Moe Show, und das war's. Der Rest ist einfach total forgettable. Okay. Oder Cancer. Ja. Und was ist jetzt der Anime of the Year? Im Sommer. Ovari. Nonon-Biyoshi. Death Parade. Osomatsu-san. Nonon-Biyoshi. Wir können uns auf nichts einigen. Also der Comedy-Anime des Jahres ist Osomatsu-san und der normale Anime gesehen, des Jahres ist Yuri Kuma. Also, der Comedy-Anime des Jahres ist Nonon-Biyoshi. Und Joe, der normale Anime ist auch Nonon-Biyoshi. Und der beste Action-Anime ist auch Nonon-Biyoshi. Der beste Mecha-Anime ist auch Nonon-Biyoshi. Ja, der beste Sport-Anime ist ebenfalls Nonon-Biyoshi. Richtig. Also so. Wir halten fest, Nonon-Biyoshi ist einfach, was alles angeht, der beste Anime des Jahres. Also dieses, also das Jahr 2015 war das Jahr des Gar und des Moe. Also je nachdem, was ihr mehr mögt, habt ihr da entweder Jojo oder halt Nonon-Biyoshi und das war's. Der Rest ist ziemlich forgettable und wird wahrscheinlich 2 Jahre niemals Osomatsu-san, genannt werden. Osomatsu-san, Yuri Kuma. Das ist halt Comedy, I don't know. Ja, aber es ist sinnvolle Comedy. Onogatari setzt sich seit Jahren durch. Halt die Klappe. Onogatari, ey. Ich keine Ahnung, ich versuche mich irgendwie da rein hineinzuversetzen und versuche mir so vorzustellen, als wenn Berserk irgendwie komplett adaptiert wäre und jede Season hätte mir ein neues Berserk, würde ich wahrscheinlich auch die ganze drüber labern. Aber das wäre auch Berserk, weißt du? Berserk. Ja, und Berserk ist auch gut. Ist ja auch kein Harem. Und das ist kein Monogatari. Also, und es ist nicht von Chef. Nicht von Chef. Hallo, wenigstens versuche ich ihn zu verstehen. Ja, im Gegensatz zu euch. Ich schreie aber nur blöd rum. Wir sind doch alle bloß blöde Hater, die gar keine Animes mögen. Das stimmt. Ja, warum gucken wir die überhaupt, wenn wir die nicht mögen? Ja, also ich habe letzte Woche nichts mehr geschaut, was Anime angeht. Das ist der einzige Grund. Okay. Mit irgendwas müssen wir zynischen Menschen umgehen. Hast du noch gar nicht gesagt, was du mochtest dieses Jahr? Gar nichts wahrscheinlich, außer dem Mushishi-Film. Ja. Hast du gesteckte 10 Death Parade. Ovari Monogatari sagst. Ich meine, so viel habt ihr euch ja eh nicht durchgequält. Eigentlich haben ganz ehrlich. Ich auch, ja. Boah, 15 Shows das gesamte Jahr, wir haben 15 Shows in einer Season gesehen. 50? Wir sind halt 15. Ja, ich meine 50. Ungefähr. Ja, vielleicht 40 oder so, aber. Ja, okay, dann. Ich habe halt nichts gesehen, weil alles scheiße ist. Also, ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt einfach nur mal, was das Setting angeht, so durchgucke, gibt es nichts, was mich wirklich interessiert, außer Mushishi und Jojo. Das sind das Einzige, wo ich denke, das könnte mich interessieren. Und der Rest ist halt einfach ziemlich uninteressant für mich. Ja, nicht mal nur interessant, sondern auch wirklich Shit. Weil selbst wenn es dich interessieren würde, würdest du dich nur enttäuschen. Eben. Ja, also deswegen, was ich gesehen habe, also. Ich würde ja tatsächlich die Überbleibsel von der letzten Season mitnehmen, dann könnte ich nämlich noch Kyuseicho sagen. Und Ach, jetzt da sind ich und Asen uns einig. Ja, also macht dir Sorgen, Knogger. Weil Parasite ist ein guter, also kein schlechter Anime. Nein, doch. Es ist kein schlechter Anime, aber vergleich mit den ganzen fucking Anime, die dieses Jahr liefen. Also ja, kackt er immer noch ab. Wenn man Paris hat mit den Animes dieses Jahr, das ist vergleicht, dann. Das ist ein fucking Meisterwerk, weißt du? Ja, ist weil ein ich hab, ja, das Meisterwerk ich, nicht, aber es ist zumindest nicht gut also, im Verhältnis zu den Anime dieses Jahr. Einfach ein super. Ich glaube, der Grund, warum Kiseicho so unfassbar gut ist, ist, dass es im Vergleich zu Tokyo Ghoul einfach um Lichtjahren besser ist. Und deswegen finde ich Kiseicho einfach, weil es halt ein interessantes Setting, was Tokyo Ghoul ja auch hatte, einfach richtig umsetzt, was Tokyo Ghoul halt total vergeigt. Ich sag nicht, dass Parasite ein fucking Meisterwerk ist. Ich sag einfach, dass es eine gesunde 7 von 10. Ja, im Vergleich, man muss ja auch immer im Kontext das Ganze sehen, wann das lief. Die Winterseason von 2014, die Winterseason, oder? Von 2014. Also auf jeden Fall die Season, in der Parasite lief. Dann ist Yuri Kuma was aber auch ein Meisterwerk. Wenn du so siehst. Wow. Ich meine, in Parasite wird einfach eine Story erzählt, die wird beendet und es gibt keine Lolis und sie macht zumindest halbwegs Sinn, was die Story und die Charaktere angeht. Parasite hat zwar dieselben Fehler wie Death Note in etwa. Ja. Wie was? Wie Death Note, gerade gegen Ende. Was? Death Note? Hat das irgendwas mit Death Note zu tun? Naja, die führen irgendwann beziehungsweise die schmeißen eher gute Charaktere raus und danach so, geht die naja, Show einfach das den ist Berg nicht ab. Das Problem von Parasite. Das Problem von Parasite war, dass die Leute zu blöd waren, irgendwelchen Scheiß zusammenzuschreiben und denen einfach die ganze, jede Folge lang irgendwelche Philosophiebücher für Grundschüler vorlesen lassen haben. Das war ein bisschen lächerlich. Naja, aber die Anime, weißt du, wenn du mal das den Standard von Anime heutzutage ansiehst, dann nicht mal das wird gemacht. Also. Naja. Ja, nee, also dieses Jahr wär's... Parasite war da ehrlich gesagt noch frisch. Also, oh ja. Ich würde mir ehrlich gesagt ein Parasite über alles, was irgendwie die gesamte Zeit kam, dieses Jahr wünschen. Also, Osomatsu-san war besser. Also, Osomatsu-san ist einfach. Auf jeden Fall. Es ist original. Osomatsu-san ist halt Comedy. Ja, das ist schwer zu empfehlen. Ich kann Parasite zumindest Leuten empfehlen, die einfach casual in Anime sind. Weil, weißt du, das ist einfach, das ist eine Action, das ist ein bisschen Cliffhanger und, keine Ahnung, das hat deine Scheiß, okay, der Soundtrack ist echt shit gewesen, aber... Nee, ein Soundtrack war ziemlich gut. Da erinnerst du mich in das, dieser Dubstep-Soundtrack. Ja. Das Opening war ganz gut, aber... Nein. Da gab's einen Piano-Track, cringe, das war ein Masterpiece. Ja, das Ending war ganz nice. Also, ja, und, ja, wow. Jungs, ihr habt den besten Track vergessen, Moment. Welchen? Warte doch mal. Das letzte Opening von Owari Monogatari? Halt die Klappe, halt's Maul. Ey, das ist auch gut. Und da kann man sagen, was man will. Das auch Parasite ist okay. Also, es geht. Es ist überdurchschnittlich, aber nicht gut. Ja, es ist überdurchschnittlich, ja. Und das heißt, mit überdurchschnittlich bist du in diesem Jahr einfach ein Meisterwerk. Ja, weil dieses Jahr ist der Durchschnitt eigentlich 3 von 10. Ja, aber Yuri Kumarashi ist besser als Parasite. Hier habt ihr den besten Track aus dem Parasite OST. Ist das dieses Dubstep? Dieses traurige Dubstep oder was? Nein, das ist ja, Piano. Doch. Das ist doch das. Ja, so. Ja, das ist das. Das hat das was mit Dubstep zu tun? Ja, das war doch so elektrisch verzogen und so. Kann mich nicht dran erinnern. Das kam in der Serie manchmal einfach vor, bei bestimmten Situationen. Ja. Das war der objektiv also, beste Track. Wenn man mal bedenkt, also ich habe den Manga zuerst gelesen gehabt, keine Ahnung warum, aber ich war halt irgendwie intrigued ein bisschen. Also habe ich den Manga zuerst gelesen, bevor der Anime endete. Und die haben halt echt Dinge verändert, die Sinn machten, die den Anime eigentlich sozusagen eigentlich zeitgemäß besser machen. Ja, zeitgemäß machen und haben alles andere einfach richtig adaptiert und an sich. Oh, ist der Manga so schlecht? Das waren ja irgendwie Änderungen von wegen, dass Telefon zu Handys geändert wurden. Sag mal, warum der Anime ist schlecht ist. Sag mal bitte. Habe ich doch schon gesagt. Ja, sag nochmal. Ja, es hat ja nichts. Es hat nur ein bisschen Action und einen Typen, der die ganze Zeit irgendwelche Grundschulbücher für Philosophie vorliest und das ist alles. Also, du magst diesen fucking Yuri-Shit und da sagst du, da passiert mehr, oder wie? Ich meine, Knörger muss halt noch das Hentai-Genre für sich entdecken. Bis dahin ja, glaub ich auch. Muss man das halt entschuldigen. Ich guck Yuri-Anime doch nicht aus dem Grund. Dann würde ich ja... Alter, ihr versteht nichts. Ihr habt nicht den Wahnsinn von Yuri verstanden. Der einzige was ist denn der Wahnsinn? Also halt bei Peachy, die sich halt an der Reihe, wo liegt da der Sinn? Ihr habt keine Ahnung. Also, ich finde es übrigens sehr schön, wie die Hälfte jetzt nur noch daraus besteht, zu sagen, du hast keine Ahnung und halt deine Fresse. Das tut schon die ganze Zeit, dass du also, was ist eigentlich abgeht hier? Das ist so wie immer. Soll ich wirklich Yuri versuchen, mit sinnvollen Argumenten zu verteidigen? Dann nenn es nicht mal. Du wirst dich blamieren. Ja, sag ich doch. Deswegen sage ich auch nur, ihr habt keine Ahnung. Weil das so, okay, auf welchen Anime einigen wir uns jetzt? Lassig, wir sagen einfach beide Death Parade. Ich gehe das ein, aber dann haben wir zwei Stimmen, weißt du? Ja, okay. Uns bei Nononbiyoshi zu. Death Parade. Okay. Death Parade. Sag Nononbiyoshi, Marco, los. Okay, ich sage aber Nononbiyoshi. Wow. Jetzt steht es wieder 2 zu 2. Jetzt hast du die Wahl. Nononbiyoshi. Ja, was ist das? Mit Nononbiyoshi kann ich mich auch anfreunden, also das ist auch in Ordnung. Nononbiyoshi oder Death Parade? Nononbiyoshi auf jeden Fall. Definitiv. Nononbiyoshi ist der Anime des Jahres. Eine fucking Moe-Show. Gut, jetzt wo wir das geklärt haben, können wir mal gucken, was nächstes Jahr so Tolles läuft. Oh nein. Oh, ne. Der oh, sieht echt shit aus. Ein Anime von denselben Machern, die Tokyo Ghoul gemacht haben. Arjen, hey. Arjen ist so schlecht. Ich habe den ersten Band vom Manga. Oh, wir sind jetzt im Winter 2016, ne? Ja. Ja. Nein, ist klar. Ja. Neue Durarara-Season, yay. Arjen oder wie auch immer man das ausspricht, sieht wenigstens halbwegs interessant aus. Nein, Black. Ja, das okay. Ist mal wieder Karma. Das und der Gashikashi, aber ich glaube, der Gashikashi mag ich Wartet. irgendwo einfach nur, weil ich dazu schon Mangas gelesen habe. Also auf den ersten Blick sehe ich absolut nichts, was mich interessiert. Hallo Dagashi-Kashi, ja, das ist, wird hier die Fetischshow mit Süßigkeiten und Das so. stimmt, es wird eine Fetischshow, Hallo. aber Und es ist von ich mag den Feel, also wenn wir Zeichenstil. da Feels haben. Ich mag den Zeichenstil, dementsprechend werde ich ihn schauen. Und wenn es nur für Eye Candy ist. Also, Und ich werde es schauen, weil der Main Character hat kurze Haare und lila Haare, also. ja, optimal. Siehst du, Out Fetischshow, of haben wir 10. doch. Ja, und die sieht aus, als wäre sie ziemlich dickhungrig. Was sagt ihr denn zu Schwarzes Marken? Alter, Der nein, Titel von ist dem sehr Light gut. Novel. Das Light Ding Novel. wird Anime retten, Golden Age. Light Novel mit OPM Mecha hat's und angekündigt, der sieht extrem Prophet. shit aus. Ehrlich gesagt sieht alles shit aus aus der Season, Ja. außer nichts. Ja, Alles also ist shit. bei Alles Arjen ist. kann man nur hoffen, dass sie wirklich Nein. komplett neu machen. Nein, ob sie. Jungs, Das Beste an der Yamishibai! Season ist, dass da nicht viel kommt anscheinend. Yamishibai wird cool, aber Yamishibai sind halt wieder nur Yamishiba. Shorts. Man, wie Das hat Einzige, irgendjemand was eine Ahnung, mich was wirklich Arjen? überraschenderweise interessiert, ist Sushi Nee. Police. Was? Sushi Sushi? Police? Ja, das scheint mir so doof zu sein, dass es unterhalten kann. Was könnte Aber das denn sonst. sein? Comedy und Police. Also was auf jeden Fall ziemlich Hammer wird, aber wie gesagt, es ist halt eine Short, deswegen werde ich sie, glaube ich, auch nicht wöchentlich schauen. Das wird Yamishibai, weil es einfach der Anime ist, der am nächsten an tatsächlich das Horror-Genre rankommt. Aber ich denke mal, das ist schon mal Grund genug. Weiß, also ich, keine Ahnung, Arjin oder wie das heißt, sieht Ist nicht irgendwie. gut. Ey, nein, Ich habe ich den habe Manga keine Ahnung. gelesen. Also Okay. ich Ja, habe den das ersten Cover Band sieht aber gelesen, nett es ist aus. sehr, sehr schlecht. Es ist Tokyo Ghoul mit Oh hässlichen nein. Zeichnungen im Grunde. Oh Was? ja. Perfekt. Das wird Also bestimmt Tokyo richtig Ghoul hat zu echt schauen schöne war. Zeichnungen wenigstens. Fand ich zumindest im Das schauen Manga. wir und machen uns drüber lustig. Yes. Ja. Richtig. Warum verschwendest du deine Lebenszeit mit sowas? Bin Student. Wieso sitzen wir gerade hier? Willst du wirklich das hinterfragen? Lassig. Wir haben Der zu ganze viel Tag wäre Zeit. umsonst. Wir sitzen hier seit 4,5 Stunden, okay? Denk Ja, mal und die drüber nach, Hälfte was du davon jetzt haben nur auf hast. diesen Markus gewartet, der eh Ach, nichts halt's Maul. Wie lange hattet ihr eigentlich schon aufgenommen, bevor ich dazu Fünf gestoßen bin? Gar nicht. Das ist, wir haben 2,5 Stunden auf dich gewartet und dann bist du nach 20 Minuten so gekommen. Nice. Ja, Das kennt geil. der Vielleicht Markus gar nicht, sollte dass er nach 20 Minuten kommt. Ja, der kam halt sehr oft, deswegen war er auch so lang weg. Nee, das war einmal und hat halt 2,5 Stunden gedauert. Tut mir leid. Ja. Ich bin sehr ausdauernd. Was mit diesem Boku Dake? Das sieht irgendwie nach Melodrama aus. Ja, Melodrama der Tokyo Pop auf Deutsch rausgebracht. Und ich habe noch von keinem guten Typen gehört, der es gelesen hat und gut fand. Also keinem vertrauenswürdigen. Ein Kritiker, meinst du? Ja, so ungefähr. Ich glaube nicht, dass es Ehrlich. gut wird. Ich glaube eher, das wird sowas wie Rainbow oder so. Ja, und Haito Genzo soll ja einfach nur Sword Art Online werden. Oh ja, das müssen wir uns anschauen. Das wird echt furchtbar. Und Schon auch allein sogar von das A1 Cover. Pictures. Der Typ sieht doch schon fast aus wie Kirito. Mit braunen Haaren. Naja. Mit braunen Haaren und einem Messer. Auch wohl eher der aus, hier. Is it wrong to try to pick Danmachi. up? Ja, genau. Ja, also die nächste Season sieht echt shit aus und ich hoffe einfach nur, dass die Moe-Show von KyoAni irgendwie Moe wird und nicht einfach Light Novel, weil Light Novel oben dran steht als Ich hoffe, dass Adaptation. der Frühling besser wird. Ja, Uchi Totoro zweite Season und JoJo nächste Season. Auch nächste Season, war das nicht danach? Im Spring kommt Im JoJo. Spring. Genau. Ja, okay. Dann gibt es eine Fortsetzung zu Terraformers anscheinend und Joker Game, finde ich, sieht mal gar nicht so scheiße aus. Gibt es nicht noch dieses, also nächstes Jahr, wie heißt es, Phoenix Wright? Phoenix Ja, Wright. Ja, Spring. steht Also hier. das wird wahrscheinlich einer der besseren Anime des Jahres. Nee, Der beste nee. Anime des nächsten Jahres wird Garantiere die ich dir zweite nicht. Season Attack on Titan. Ja. Phoenix Wright ist ein Vision, aber ich tatsächlich mal spielen würde, ha? Im Weil es von Spring Nintendo kommt, ist. was mir gerade ein Im bisschen Spring Sorgen kommt macht, Phoenix Wright. Dagashikashi wird animiert von Feel, also Kissixis, Mayuchiki, Oh Dakuroko ja. bei Ich Age hab. Kadekinai, Servant soll einen Anime kriegen. Holy shit, der Manga war Oh, wisst ihr, was atrocious. noch kommt? Wisst ihr, Bad. was noch kommt nächstes Jahr? Hm. Big Order vom selben Mangaka wie Mirai Nikki. Oha, das wird Was für geschaut. kommt im Frühling. Ich kann das nächste Jahr kaum erwarten. Ich Aber kann ich. JoJo kaum erwarten, das war's. Was Ich sollte schauen wir mehr denn an OSJM Silvester, schauen. Ey, der Jungs? Frühling wird echt so lustig mit Big Order von dem Mirai Nikki-Typen mit Phoenix Wright und noch einen neuen So Terraformers. würde man. Phoenix Wright ist schon wieder etwas. Wofür brauchen wir da ein Anime? Von dem Einfach nur Game. so, damit wir eine gute Visual Novel Adaptation haben zum ersten Oh, Mal. Wir sollten uns Bullsch. einfach alle darauf einigen, dass wir nur noch Live-Action-Shows schauen, weil die sind eh besser. Wir schauen einfach. Wir steigen um und machen Cartoon Channel auf. Man guckt oder so. Ja, nein, ich sag schon die ganze Zeit, guck Cartoons, und die sind besser. Das war ein Witz, Lassik. Einfach... Ja, aber ich mein's ernst, die sind besser, guckt's euch an. Ich will nicht nur die ganze Comedy schauen, ich meine, meine Güte. Es gibt auch ernsthaft, ach, fick dich, Alter. Ja, oh, Avatar oder was? Ja. Ja, guck dir sowas... Ja. Sowas wie BoJack Horseman an. Das ist Comedy und ist ernst. Aber du weigerst dich ja konsequent, dich sowas anzutreffen. Comedy nennen? So komplett ohne Comedy? Ja, sowas wie Technolies. Ha? Hä? Nein. Nein. Also. Ja, merkst du was? Ja. Ich hab immer noch Cartoon kennt zumindest seine Audience. Das kennt was? Anime nicht. Ja, ja doch, für Viotak. Also Anime kennen ihre Audience, wenn sie dicke Titten haben und... Oder ja. Du filterst einfach tatsächlich nach Genres und schaust einfach, was dir gefällt. Und wenn, wenn man Ehring Anime momentan verfolgt und nicht bereits ein Fan von irgendeiner laufenden Serie ist, dann hat man einfach nichts da zu suchen und sollte einfach aufholen alte an guten Shows schauen. Ja, alte Shows schauen und tatsächlich nicht die Hoffnung in Anime verlieren. Weil wenn ich das nicht machen würde, würde ich höchstwahrscheinlich Anime nicht so furchtbar momentan finden, weil das letzte Jahr war echt ein Horror. Anime zu schauen, aber... Also eigentlich... Nein, nächstes Jahr wird mit Yamishi bei Horror. Vier Minuten Folgen, aber wenigstens schafft Yamishi bei teilweise echt mal einen Jump rauszuholen. Wenn wir keine Podcasts machen würden darüber, oder beziehungsweise ich keine mit Markus machen würde, würde ich echt gesagt nächstes Jahr nichts schauen, außer JoJo. Ich nötige dich doch dazu. Ja, also ich hoffe ja noch darauf, dass nächstes Jahr mal wieder ein Yuasa-Anime kommt, weil der hat ja so ungefähr alle zwei Jahre bis jetzt nochmal einen neuen Anime gemacht. Na, hoffen wir es. Dann könnte sogar ein guter Anime im nächsten Jahr kommen. Also das wäre wahrscheinlich so im Fall, also in einem Jahr dann erst, aber es wäre zumindest, würde das Jahr retten. Was übrigens noch zweite Staffeln kommen, National Taisa steht zumindest da, dass dann auch was kommen soll. Naja. Ja, und ehrlich gesagt ist das gar kein schlechter Show. Also. Und Asen Senki und Danganronpa kommt nicht, kommt doch was. Sollte es nicht der Anime sein, der das dritte Spiel adaptiert? Ja. Ja. Und Hibiki kommt eine zweite Staffel und Shikishino Shoma kommt eine zweite. Mega Knocker, hast du hier eine Runde Scrolls bei den Movies, steht noch Garo Movie und da ist irgendwie der Typ aus der ersten Season drauf. Was ist denn das hier? Das ist aber nur eine Zusammenfassung oder was? Wahrscheinlich wird es, ich glaube, es wird eine Zusammenfassung. Fuck off. Weiß ich nicht. Also, vielleicht wird es auch was anderes, dann gucke ich. Oh, und Evangelion 2+1 kommt ja auch noch. Oh was, ja, weil es so vielversprechend ist. Es könnte zumindest wieder Eye Candy werden. Juk. Ja, ich will zumindest wissen, wie die den Scheiß erklären wollen, der in dem dritten Part. Man kann nichts mehr. Wieso gehst du davon aus, dass sie das erklären wollen? Die wollen überhaupt nichts mehr erklären. Es ist Arno, sein Autismus kann ihm helfen, irgendwie ein bisschen wieder. Nein, vielleicht wird er wieder depressiv. Es wird nichts mehr erklärt. Du musst die Filme so akzeptieren, wie sie sind. Nein, wir müssen irgendjemanden eine Katze überfahren oder so, bevor es weitergeht. Was hier mit Joker Game? Das Cover sieht ganz cool aus, aber. Ja, das habe ich auch gedacht. Wie der Gangster. Das sieht ungefähr wie bei Death Parade. Ja, ich nehme an, das wird so wie Gangster. Aber ich meine, Gambling-Anime waren bisher nie wirklich schlecht. Also, stimmt. Kaiji und. Vielleicht kommt ja auch mal ich würde nicht nur von der Karte da ausgehen, oder? Also, ich lese hier von World War II und. Aggressive Bullshit. Und ich meine, es ist ein Military Sign-In. Ich glaube nicht, dass das so viel Glücksspiel ist, du. Ah, okay, aber es ist ein Sign. Also, es ist schon mal. Es ist ein World War II-Zeichen. Sign, ja. Ja. Denn mit World War II Prämissen haben noch nicht viele Anime was Brauchbares angefangen. Ich meine, das heißt Joker Game. Ich bezweifle, dass es um irgendwie Typen mit grünen Helmen geht, die Fire in the Hole rufen. Also, im Cover sieht das eher nach was anderem aus. Ich habe gerade eine WhatsApp-Nachricht bekommen, falls ihr es gehört habt. Ja, haben wir. Ja, aber der Podcast hier. Oh, stimmt. Und es kommt noch ein Tales of von UFO Table. Oh, Systeria. Und es kommt noch ein Sword Art Online Film. Ich kann es kaum erwarten. Sword Art Online, mein Lieblingsanime. Ja. Aber ich wollen wir Geld drauf wetten, dass der floppt? Also sollte das Legend of the Galactic Heroes nächstes Jahr oder über 2017. Ach. Leute, das heißt, wir warten noch zwei Jahre. Ich habe noch eine Nachricht. Es kommt doch. Boku no Hero Marco, du bist berühmt. Du hast Fans. Ja, Jared schreibt mir, aber egal. Leute, die dich mögen. Oh. Doch nicht. Kommt Boku no Hero, Academia. Der tolle neue Fighting-Show, der so beliebt ist wie One Punch Man. Wow. Oh, und es kommt die zweite Season von Shingeki no Bahamu Genesis. Das wird vielleicht tatsächlich was. Nein. Das könnte cool werden. Shingeki no Kyojin wird viel besser. Nein. Wow. Bahamut, hat Shingeki no Bahamut eine Mauer und große nackte Menschen? Ich denke nicht. Nein, aber. Eigentlich schon. Aber es ist echt fucking. Was? Das ist echt Rule of Cool. Aber was sehe ich denn hier gerade? Shingeki no Bahamut Manaria Ja, die Mui-Version oder was? die bringen da so eine Mol-Serie noch raus. Davon hab Oh ich, das habe ich irgendwie nein. verpasst, aber. Ja, sei froh. Weil als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, oh, der erste Trailer zu der neuen Season. Und dann gucke ich mir an, so, was ist das? Warum sind die in der Schule? Warum sind die so Moe? Warum sind sie Moe? Aber sind Ja. das dieselben Charaktere? Nein, nein. Okay. Das sind einfach andere Viecher von diesem Kartenspielende. Das ist ja gut. Ja, und es wird richtig, also es sieht richtig cancerhaft aus. Aber hey, zum Glück ist deswegen ja nicht die zweite Season vom ba normalen Oh, Bahamut Kaito Joker 3 weg. kommt. Hat irgendwer vielleicht Kaito Joker gesehen? Nein. Nein. Das ist ein Kinder-Anime. Also, Yay. das war echt. Das ist die Kinderversion von, also noch Kindermehr-Version von Magic Kaito. Also die, das ist im Grunde ein Cartoon. Aha. Oh, und hier steht noch Under the Dog. Seid ihr gespannt darauf? Nie von gehört. Under the Was? Dog? Was? Noch nie? Du hast nicht davon gehört? Das ist ein Nein. Kickstarter gewesen, den Demo auch ein bisschen gepusht hatte. Jeder hat den gepusht. Ja, das sieht halt echt cool aus dem Trailer her. Aber ob das wirklich auch was mehr wird als eine coole Action. Ich meine, ich erwarte nicht wirklich viel was, außer Action. Ja. Mal sehen, wie es wird. Und außerdem wird es ja. Wird das nicht auch direkt hier mit Sub und so rauskommen? Weil das ist ja ein Kickstarter. Ist ja eigentlich eine amerikanische Audience größtenteils. Na egal, auf jeden Fall werden wir wahrscheinlich schnell Subs haben, weil normalerweise Filme ja rauskommen, dann sind die ja, dauert es ja eine Weile, bis wir die sehen können. Aber seid ihr noch da? Ja, Ja? ja. wir lassen dich hier bloß ein Also habt bisschen ihr deinen einfach kein. Monolog abhalten und. Ja, ich warte darauf, dass irgendjemand mir zustimmt oder so oder der Gegenteil. Ja, Immer du hast geht's zu. vollkommen Ja, recht. Beenden wir am besten diesen junger Mann und du weißt, was du Anime-Podcast. redest. Bin mir halt nicht sicher Ja. dabei, deswegen habe ich gedacht, irgendjemand sagt nein oder ja, aber okay. Whatever. Ja. Ja, wird schon gut. Halbwegs. Im Hast schon Vergleich zum recht. Rest. Hier Und es muss man kommt noch doch mal Fairy Tail zustimmen. 2, der Ach ja, Film. ey, jetzt hör auf mit. Jetzt reicht's auch mal langsam, dass wir die ganze Zeit irgendwelchen Scheiß pushen hier. Ja, ich krieg schon hier das Niesen. So, Ich hoffe, du jeder stirbst kann doch nicht mal mehr. einmal sagen, Fertig. was er vom Jahr hält, was er sich vom nächsten Jahr erhofft und wie er den Podcast fand. Ich hoffe, es wird mehr Jojo Mach das geben. doch nicht. Können wir nicht mal in der Das. Reihenfolge irgendwie Arsen als erstes dann, also nach unten, würde ich sagen? Nein, das wäre zu viel Wir fangen Struktur von für hinten an. uns. Das wäre Also, zu einfach. Wir reden einfach alle gleichzeitig. 2015 war. Also Also, 3, ich fand 2, Also, ich. wenn Jojo noch mehr kommt, dann würde ich Ich sagen, dass würde Anime gerettet Also, wird. 2015 Das war schon schon sagen. ziemlich Wobei, schlecht. ja, ich muss ja, sagen, ich bin auch ziemlich enttäuscht gewesen, aber ihr war gut gestern. Anime. Gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Juhu, Juhu, dann Wiedersehen. das Beste. Ciao. Tschüss. Ciao. Das Das war Ende war perfekt. echt.